Ich hielt einen alten Mann entlang des Weges an, hoffend, bei ihm einige lang vergessene Worte oder antike Melodien zu finden. Er wandte sich mir zu, als ob er sagen wollte: Eil dich, Bursche, es wartet dort auf dich. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja, hallo. Guten Abend, hallo. Abend. Heute ist der Welttag des Lachens, deswegen unterhaltet wir euch heute hoffentlich gut. Ich aber welches Lachen? Sind, ne? Ja, genau, so ein falsches Lachen wie von Mama, genau. Oder so ein manisches. Muahaha. Wo ist Opex, wenn man ihn braucht? Auf jeden Fall. Ja. Oder hihihi. Der kleine Mädchen da heute. Ja, der Welttag des Lachens und lasst es euch gut gehen, sage ich nur. Genießt das schöne Wetter und freut euch. Ja. Sonntag der Sonntag. Ja. Dass das Wetter endlich schön ist, ist wirklich eine Gnade. Ja, Zeit. Aber Regen kommt noch zu Genüge. Der Juni ist ja der niederschlagstärkste Monat in Deutschland. Der Juni. Dann werden immer die Leute singen, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ja, und was ist mit der Dürre? Die ist nur, wenn die Windräder an sind. Ach so. Ja, so. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch die spanische Dürre. Spanische Dürre, ja. Das ist die italienische Dürre. Ja, die Benin-Bonzen, genau, Bios Theoretikos im Chat. Die Benin-Bonzen haben sich die Benin-Bronzen gekrallt. Weiß nicht, wer das eingereicht hat. Ich hätte das auf jeden Fall eingereicht, aber ich glaube, sogar noch jemand anders, oder? Also, Ich hatte einen anderen Artikel dazu eingereicht, aber ja, die Benin-Bronzen. Eine Bronze ist ja, glaube ich, eine Statue oder sowas. Ja, das also sind eher so, also irgendwie so maskenartige Dinger. Aber irgendwas aus Bronze halt eben, ne? Jo. Ja, aus Benin wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, ein Land auch, ne? Naja, auf jeden Fall haben sie die zurückgegeben und die haben dann überlegt, was machen wir jetzt mit den zurückgegebenen Sachen? Tun wir die ins Museum oder geben wir die den Leuten, denen das ursprünglich angeblich gehört hat? Und letztes ist es dann passiert, also die ehemalige Königsfamilie hat jetzt diese Sachen bekommen, stellt die nicht ins Museum und dann, damit haben sie das irgendwie auch, ja, ist wie sinnlos die ganze Aktion gewesen, ne? Also man muss vielleicht dazu sagen, dass die halt vorher in deutschen Museen gestanden haben, dass unsere Regierung die mit großem Pam-Pam an Nigeria zurückgegeben hat und die haben dann gesagt, ja, wir haben zwar mit euch ausgemacht, dass ihr ein Museum fördert und uns noch mehr Geld gebt für das Museum und so, aber wir geben das lieber der Königsfamilie von Benin oder deren Nachkommen, die übrigens damals Sklaven aus umliegenden Gemeinden gegen die Bronze eingetauscht haben, um diese Bronzen fertigen zu können. Also ist alles ein bisschen komisch gelaufen, aber Frau Roth, die sehen unsere Zuschauer gnädigerweise nicht, weil sie vom Caps Lock Affen verdeckt wird. Frau Roth freut sich auf dem Foto ganz toll und ich glaube, neben das ist Annalenchen, die sich auch freut. Da haben sie echt was Schönes. Alles schön zusammen nach Nigeria geflogen für diesen Blödsinn, ne? Nochmal geflogen und nochmal geflogen und so. Ja, ja. Ja, macht Freude sowas. Also der Punkt an der Sache ist die, der, es gab 1897 von diesen Bronzen, die Ori-Bronzen, die Oberbronzen, Verzeihung. Und von denen wurden 2/3 zurückgegeben an Nigeria und 1/3 verbleibt in Deutschland als permanente Leihgabe, in Anführungszeichen. Weil es sowieso schon umstritten war, dass die Dinger überhaupt zurückgehen sollen. Warum? Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass es da einen Streit gibt, der auf das Jahr 1897 zurückgeht, zwischen zwei verfeindeten Königshäusern in dem Land. Es gibt mehrere Königshäuser in dem Land, muss man dazu sagen. Es gibt ja, und das noch. Jetzt sieht das dann so aus, als wenn die Deutschen sich da auf eine Seite gestellt hätten, oder was, ja? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Es sieht einfach so aus, dass die Afrikaner so wie alle anderen in der Sahelzone, wie ich es ja letzte Woche gesagt habe, irgendwie sagen, ja, die Deutschen, es interessiert eigentlich nicht, was uns sagt. Die in Tschad haben uns ja sogar einfach rausgeschmissen. Und das passt einfach dazu, dass Nigeria jetzt auch als weiteres afrikanisches Land, sage ich jetzt mal, die deutsche Diplomatie nicht so ganz ernst nimmt. Ja, der Präsident übereignet nationales Eigentum, also das, was bis zum Sommer 2022 nationales Eigentums Deutschlands war, bis zu dieser schönen Kulturaktion, die dazu geführt hat, dass zwei Drittel übergeben wurden. Ja, wer hätte es ahnen können, aber wie gesagt, es gab da einen Konflikt zwischen zwei Königshäusern und der wollte denen damit jetzt quasi beschwichtigen, den König des Oberhauses. Ihm wird vorgeworfen, notorische Angriffskriege über Jahrhunderte hinweg mit Plünderungen, Zerstörungen, Massakern, Versklavungen von Kriegsgefangenen, Menschenopfern zu ehren, der in den Gedenkköpfen repräsentierten Ahnen sowie Sklavenjagd und Handel im großen Stil. Das wird der Familie vorgeworfen. Und wir reden hier nochmal bis 1897. Ja, also das ist noch nicht so lange her. Und da soll jetzt ein diplomatischer Frieden geschaffen werden. Und der König hat jetzt gesagt, hier, du kriegst jetzt das quasi als Symbol von, da steht zwar eigentlich dem ganzen Volk zu oder eher der Gegenseite, die du damals ausgerottet hast, aber du kriegst die jetzt und damit ist der Konflikt beendet. Das ist ein weiterer Skandal. Und ein weiterer Skandal ist natürlich, diese Dinger wurden nicht nur übergeben, sondern es wurden noch weitere Sachen übergeben, nämlich Millionen von Euro. Ja, mit dem Edo-Staatsmuseum ist das geplante Edo-Museum of West African Art, eine private Initiative des Legacy Restoration Trusts, die auf den Gouverneur des Bundesstaats Edo, Godwin Obisaki, zurückgeht. Ja, für den Aufbau dieses architektonisch bestechenden Projektes, wobei ein langfristiger Finanzierungsplan für den Museumsplan nie vorgelegt wurde, haben die Benin-Dialoggruppe, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie das Auswärtige Amt seit Jahren rund 4 Millionen Euro bezahlt. Tja, zwar findet sich das Museum inzwischen tatsächlich im Bau. Ja, jedoch deuten sich gravierende Änderungen an, die schon auf der Homepage stehen. Früher wurde das Museum als Heim der umfangreichsten Sammlung von Benin-Bronzen der Welt gepriesen und jetzt kam halt die Entscheidung am 23. März, dass die überhaupt gar nicht im Museum landen und halt verkauft werden können oder was auch immer damit gemacht wird. Ja, dann haben sie die wahrscheinlich so ein bisschen bei der Stange gehalten. So. Ja, also nicht nur die Dinger, 4 Millionen Euro sind da auch versenkt worden, allein von uns. Also ich meine, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist das jetzt eine staatliche Institution? Weiß ich jetzt nicht, wiefern die da verbunden sind. Ja. Gut. Das Auswärtige Amt ist ja klar, ne? Das ist eine staatliche Institution. Erinnerst du dich nicht mehr, wie Frau Roth es für unglaublich wichtig hielt, aus Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Preußisch zu entfernen, weil das stört? Ja, ja. Ja, das ist wunderbar, oder? Ja, juhu. Ist auch wichtig. Warum Bürgerräte Deutschland nicht mehr Demokratie bringen würden? Nein, doch. Oh. Ja, da haben wir wieder einen Artikel aus dem Westfernsehen, wie so oft, aber von der Berliner Redaktion. Ja, in der kommenden Woche soll das deutsche Parlament einen Bürgerrat einsetzen zur Probe. Ja, und da soll jetzt erstmal geguckt werden, wie das gemacht wird und ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich weiß ja nicht, wie der jetzt besetzt werden soll, da gibt es bestimmt auch noch ein paar Skandälchen. Aber 3 Millionen Euro hat er erstmal ein Budget und neutrale Experten und Moderatoren sollen in der Zufallsauswahl bestimmten Teilnehmern bei ihren Beratungen zur Seite stehen. Die werden ja ausgelost, die da daran teilnehmen sollen. Das Ergebnis so lange wird dem Bundestag mitgeteilt, ist aber natürlich in keiner Weise verbindlich für die Parlamentarier. Pro Bürgerrat veranschlagt die Bundestagsverwaltung Kosten von bis zu 3 Millionen Euro. Daraufhin darüber hinaus halt eine Pro. Weil also man muss ja die ganzen neutralen Experten bezahlen. Ja, beschrieben ja, wurde es auch immer so, dass das zwar gelost wird, aber irgendwie, dass es trotzdem total toll paritätisch besetzt ist. Also mit Frauen, Männern gleich viel und so weiter, Alt und Jung gleich viel und so. Das wird immer anhören. Ja, pass also, mal das auf. Das kann nicht ganz frei los per Losverfahren sein, wie das gemeint ist. Nein, gar nicht bei den Experten natürlich, ne? Reiner Scam. Nein. Hier geht es mit Recht und Ordnung zu und ich sage euch einfach warum. Aufgrund der Höhe der Summe, 3 Millionen Euro, musste der Auftrag für die Organisation europaweit ausgeschrieben werden. Tata! Den Zuschlag bekam eine Bietergemeinschaft aus 4 Firmen unter Federführung von Mehr Demokratie e.V. Aha. Mm. Also vielen, die unter dem EV-Dach arbeiten, ja, interessant, ja. Tja, evangelische Demokraten? Nee, irgendwie sowas. Der Bundestagsverwaltung fehle es an spezifischer Fachkenntnis, um diese Formate selbst zu betreuen, hieß es auf NZZ-Anfrage. Tja, interessant erscheint der Begriff der Neutralität im Zusammenhang mit Moderatoren und wissenschaftlichen Experten. Laut Bundestagsverwaltung soll externe Expertise die gesamte Bandbreite an verfassungsgemäßen Positionen abbilden. Ah ja, da haben wir wieder so verfassungsgemäße Positionen. Kennen wir die? Alle fachlich relevanten Positionen. Verfassungsgemäß ist nicht mit CO2 und Klimazusammenhang zu. Genau, alle fachlich relevanten Positionen sollen vertreten sein. Da kannst du dir schon überlegen, wer da drin ist. Da sind dann die Deutsche Umwelthilfe drin, das Neutralexperte und was weiß ich, ey. Die Frau Röck und der Herr Drosten. Ungefähr. Veronika Kracher. Ja. Und Moderatoren werden so Leute sein wie Tarek Tesfu oder die Zervakis oder. Ja, die Zivilgesellschaft eben, so ganz ja, besondere eben. Gesichter genau. Der Zivilgesellschaft. Halt. Dann ist doch eigentlich alles gut. Gut, ja gut. Also alle fachlich relevanten Positionen sollen vertreten sein und es soll deutlich werden, was ja, genau. Wissenschaftlicher Erkenntnisstand diese Einschränkungen, ne, das ist. Ja, denken wir uns doch einfach ist nur das Biologie kurze. Oder nicht, da sage ich nur, wo so. Unsicherheiten bestehen oder was Mehrheits- und was Einzelmeinung ist. Oho. Wir wussten, wir haben da ja einen Fall, wie das aussehen wird. Wichswichtel, Querficker, was war es noch? Ihr mordet die Kinder, ihr mordet die Alten, ihr Ungeimpften steckt alle Leute an. All diese Sachen hatten wir ja. Und wer was Abweichendes gesagt hat, ist kleingebrüllt worden. Und genauso wird das auch in den Räten sein. Rat heißt übrigens auf Russisch Sowjet. Nur, falls das jemand noch nicht weiß. Und das würde ich bei allen Normis, mit denen ihr über Bürgerräte sprecht, solltet ihr ihnen immer dazu sagen, Rat heißt übrigens auf Russisch Sowjet. Ja, und wenn das eine Parallelstruktur ist zur normalen Demokratie, dann ist das eine faschistische Aktion. Ja. Es ist meiner Meinung nach Demokratie. Unterwanderung. Wir haben so viele Gremien und Leute, die mitreden dürfen. Ja, allerdings. Das ist die Bedeutung von einem Gremium. Ja, generell, das haben wir auf allen Ebenen. Das ist jetzt nur noch eine zusätzliche Komponente, die ins Rampenlicht geschoben werden soll, die mit besonders viel medialer Aufmerksamkeit und Betreuung von Vereinen und sowas ausgestattet wird und dann quasi das bündeln soll. Diese ganzen, ich meine, bis hin auf Landkreisebene und sowas gibt es überall diese Gremien. Das ist und am Ende aber die haben eine gewisse demokratische Legitimation. Die sind nicht per Los zusammengewählt und werden dann von relevanten Experten oder beziehungsweise Experten, die Verständnis für die Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung haben, wie es so schön heißt, sind. Ja, genau. Also nochmal, 160 Leute per Los und beraten von den Experten unter Federführung Demokratie e.V. ausgestattet mit 3 Millionen. Pilotprojekt kommt und mal gucken. Nee, einfach direkte Demokratie einführen, wenn schon. Einfach mal die Leute fragen so direkt. Vielleicht, das finde ich besser. Als noch ein Gremium, das irgendwie nur... Wäre ich vorsichtig. Ja, sehr muss vorsichtig. Man auch mal akzeptieren können. Erinnere dich an den Atomausstieg. Wie da mit einer Psychoaktion unheimlich viel Druck hintergebracht worden ist, in dem immer wieder gesagt worden ist, die Atomkatastrophe in Japan hat tausende Opfer gestorben. Schau mal, vielleicht hätten wir dann letztes Jahr irgendwie Mitte letzten Jahres noch eine Möglichkeit gehabt, das neu abzustimmen und dann hätten wir es irgendwann anders abgestimmt. Ne? Also, ja. Der einzige Grund, warum Wahlen nicht verboten sind, ist, dass sie nichts ändern oder so war der Spruch. Die Räte ändern das aber auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Die Räte machen das nur noch schlimmer. Es wird noch ein Übergewicht geben, weil wir wissen alle, aus welchem Pool die Experten kommen werden. Ja. Die werden aus dem Demokratie-Leben-Pool kommen, wenn es um unsere gesellschaftlichen Themen geht und ändert. Ja, und wie gesagt, die gesellschaftlich wissenschaftlich relevante Meinungen sollen da gehört werden. Ja, und nicht so relevante dann eben nicht. Das ist so auf den Arsch. Also diese False-Balance-Geschichte, das können sie sich doch irgendwo hinstecken. Das ist doch falsch. Einfach. Ja, Frau Hengame, Sie als Expertin und hier, was weiß ich, Erik Big Klitt, Sie als Experte, was sagen Sie denn dazu? Nee, danke. Das ist eine Vorstellung, die den eigenen Willen absolut setzt. Mhm. Und das ist auch eine Vorstellung, ich bin ganz erstaunt, dass das wieder aufgekommen ist. Weil eigentlich Fridays for Future war ja sehr intelligent darin, unser System zu verstehen. Also ich meine, bei den großen Fridays for Futures Demos 2019 hat das Kabinett damals sofort ein Klimapaket gemacht. Dann waren die so clever, beim Verfassungsgericht zu klagen und einen neuen Freiheitsbegriff zu erwirken. Mhm. Sie sitzen ja auch ständig im Fernsehen. Frau Neubauer und Mitstreiterin haben sich 4-mal mit Angela Merkel getroffen. Sie hat sich auch mit Scholz getroffen. Also sie haben ja Zugang zu allem, was unsere Gesellschaft bietet und nutzen das sehr clever. Und daraus dann zu kommen, dass man denkt, man könne aus diesem System aussteigen. Und das, muss ich sagen, das macht mir auch Sorgen. Weil diese Idee, dass parlamentarische Demokratie eine Schönwetterveranstaltung wäre, mhm, und wenn es Krise gäbe oder Notstand, das ist eine Idee, die eigentlich von ganz rechts kommt. Das ist die Rechte in den 20er Jahren. Das ist Carl Schmitt. Und auch diese Vorstellung, man könne einen Volkswillen heben am System vorbei, wenn man nur ein paar Leute und so. Also das sind alles Vorstellungen, die ich da gar nicht vermutet hätte und die mir ehrlich gesagt wirklich Sorgen machen. Und dann sagen Sie auf der anderen Seite, im Grunde hat diese Klimabewegung schon wahnsinnig viel erreicht? Naja, das ist ja etwas, was man in der Wissenschaft neue soziale Bewegungen nennt. Und wenn man jetzt überlegt, die Atombewegung, die in Deutschland spektakulär erfolgreich war, die haben dafür 25, 30 Jahre gebraucht. Und Fridays for Futures hat ja offene Türen eingerannt. Und ich wiederhole mich, ich finde diesen Flirt mit dem Autoritären schwierig. Jetzt das Zitat, das Herr Dobrindt gebracht hat. Also diese Klimaraff ist von einem Aktivisten in die Debatte eingebracht worden, mit drohendem Unterton. Jetzt kann man sagen, der Mann ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Klimatorte, aber auch wenn man Luisa Neubauer, und Luisa Neubauer hat sich in Lützerath wegtragen lassen und ein Buch hochgehalten. Hans Jonas, ein kluger Philosoph, in dem Buch steht, ich empfehle das Buch zu lesen, warum wir jetzt auch für die Freiheit späterer Generationen was machen müssen. Aber in dem Buch steht auch, wenn es demokratisch nicht geht, dann muss es autoritär gehen. So, und jetzt, dass sie das Buch hochhält, heißt nicht, dass das ihr Zitat ist. In dem Buch ist nämlich auch ein Nachwort von Robert Habeck, der sagt alles richtig, außer das Autoritäre. Aber allein der Flirt damit, der intellektuelle Flirt mit dem Autoritären, in einer Welt, wo die Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritär der größte Widerspruch ist, der führt sie wirklich an eine schwere Klippe. Und da kann man eigentlich nur vorwarnen. Ja, es ist das Fehlen, die fehlende Akzeptanz. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Vielleicht können die sich auch nicht selber akzeptieren. Aber sie können offensichtlich nicht akzeptieren, dass andere Leute was anderes wollen. Und dann müssen sie mit ihrer Räterepublik daran vorbeiziehen oder so. Gibt's nicht. Finde ich nicht in Ordnung auch. Hm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr treffend ausgedrückt und auch zur guten Sendezeit das mal gesagt. Und auch über den kleinen Seitenhieb auf den Tarzio Müller habe ich mich sehr gefreut. Aber es ist ja wenig so. Bei Ilna und Maischberger sitzen ja jetzt immer so, sitzen ja immer neuerdings zwei Journalistinnen oder so mit dabei, die dann irgendwie auch noch ihren Senf abgeben. Aber ja, aber also der Alexander ist ja auch ein Journalist, Robin Alexander ist ja auch ein Journalist. Aber das ist ja wirklich auch, vor allem, dass er auch nochmal gesagt hat, dass der Begriff der Klimaraffe eben nicht von der bösen Springerpresse erfunden worden ist oder von Fleischhauer oder irgendwem, sondern dass der halt eben von dem Herrn Müller kam aus Berlin, der damit gedroht hat. Und das hat er auch nochmal dazu gesagt. Das finde ich wichtig. Ja, korrekte Aussagen, ja, auf jeden Fall. Von Herrn Alexander. Liebe Haut vom Alexander, die kennt schon auseinander. Roms Abfall, das ist, hört sich romantisch an, nicht wahr? Roms Abfall rollt jetzt durch den Gotthard in die Niederlande und natürlich durch Deutschland zwischendurch durch. Hoffen wir mal, dass davon keiner umkippt. Ja, in Rom gibt es leider ein Problem aufgrund von Verstrickungen zwischen Umweltschutzauflagen, Mafia und mehreren Wirtschaftsskandalen gibt es in Rom einfach nicht mehr genug Abfallkapazitäten. Und wie es so oft ist, bei gewissen großen Projekten, zum Beispiel bei der Müllbeseitigung und Abtransport von dem Abfall in Rom, muss das europaweit ausgeschrieben werden. Hatten wir ja vorhin schon mal bei den Bürgerräten. Aber ja, Bürgerräte und Abfall, was haben sie gemeinsam? Die europaweite Ausschreibung auf jeden Fall. Und ja, deswegen wird der Abfall von Rom jetzt nicht mehr in Rom oder in Italien gelagert, sondern der kommt jetzt im Endeffekt mit dem Zug durch durch Italien, die Schweiz, Deutschland bis in die Niederlande und bei einer Firma bei Amsterdam wird sie dann entsorgt, umweltfreundlich und EU-konform. Und ja, die gewettet, dass die Norweger das in die Erde drücken oder so. Also das ist, ja, das ist interessant, weil man kennt ja Dubai beispielsweise mit seinen eindrucksvollen Türmen und der Architektur, die wunderbar ist. Allerdings ist wie so wunderbar, wie das über der Erde ist, so katastrophal ist das unter der Erde. Und in verschiedenen anderen großen Städten ist es so. Und da ist es zum Beispiel so, die müssen alle Abwässer mit Tanklastwagen aus der Stadt rausfahren und den Müll sowieso auch. Und ja, Rom muss den Müll jetzt nach Holland über die Schiene quasi rüberschicken. Ne? Also wenn ihr mit einem 49-Euro-Ticket irgendwie in der Güterzug überrollt, wenn ihr aus Italien kommt, habt ihr eine gute Chance, dass sich das Warten wirklich lohnt für die Italiener. Mhm. Ja, das ist schon... Aber denkt auch dran, irgendwie Energiesparlampen zu benutzen und Plastikstrohhalme und so. Weil das wird voll viel, werden gleichzeitig halt hunderttausende Tonnen Müll durch ganz Europa bewegt werden müssen, weil die Regeln so idiotisch sind und das organisierte Verbrechen die Hand aufhält. Echt super. Im Jahr 2013 wurde die letzte aktive Mülldeponiekippe geschlossen. 2013. Das heißt, sie haben das Problem seit 9 Jahren und haben keine Lösung gefunden, weil die nichts machen können. Die haben doch dieses große runde Ding da in der Stadtmitte. Da passt doch einiges rein. Ich dachte, die haben diese Melonenregierung, die irgendwie durchregiert. Irgendwie sowas. Ja. Die kommen nicht mal mit dem Müll klar oder was? Aber ja. Bleiben wir bei der Bahn. Wunderbar. Genau, das Deutschland-Ticket. Das Deutschland-Ticket ist ja jetzt gestartet und es wurde ja angekündigt, dass es jetzt sämtliche Grenzen aufweicht und man mit dem Deutschland-Ticket dann überall fahren kann. Und hier gibt es den Deutschen Bahnkundenverband e.V., der hier jede Menge Ausnahmen gesammelt hat. Also im Bürgerbus ist es nicht gültig. Und Zügen der Rügenschen Bäderbahn auf der Insel Rügen auf bestimmten Strecken. Oh Gott, zwischen Mole und Göhren müssen wir extra zahlen. Ja, ehrlich. Leute, ich dachte jetzt, dass die Regionalverbände da nicht mitmachen würden, sozusagen diese privaten. Aber das scheint ja dann doch der Fall zu sein, ne? Dass die meisten nicht mitmachen. Okay, naja, auf jeden Fall gibt es hier keinen richtigen, also sie schreiben jetzt zum Beispiel Museumsbahn, weil touristisches Angebot, Stuttgart-Seilbahn geht aber wieder, obwohl touristisches Angebot. Ja, also das Ganze ist nicht so. Nee, ja gut, das hat halt mit den Verkehrsverbünden vor Ort zu tun, da kocht halt jeder sein Süppchen. Ja, aber das war ja gerade das, was es eigentlich nicht mehr geben sollte. Ja also, gut, über eine Museumsbahn oder eine Seilbahn hätte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet, aber gut. Ja, kauft euer Deutschland-Ticket bei uns, dann kriegt ihr, was weiß ich, eine Hafenrundfahrt geschenkt in Hamburg. Aber und was gab es da als Angebote? Ja, verschiedene ICs. Kann man auch damit fahren, andere nicht. Harz-Elbe Express. Ja, und dann noch diese ganzen Geschichten mit digital und so. Und man braucht unbedingt ein Bankkonto. Also man kann jetzt nicht einfach nach Deutschland kommen, sich so ein Ticket kaufen, irgendwo am Automaten oder so einen Monat rumfahren. Die Deutschen machen sie da kompliziert. Ist nicht möglich. Naja, in Japan musste ich mir ein Ticket bei der japanischen Fremdenverkehrsbehörde in Frankfurt kaufen. Dann musste ich an einen bestimmten Schalter gehen, in einen bestimmten Bahnhof, musste den da eintauschen und dann konnte ich dafür Karten reservieren. Also es ist auch nicht so einfach. Ja, ich habe versucht, es zu kaufen. Ich dachte, vielleicht mache ich doch noch was in meiner zweiten Urlaubswoche, aber 3 Tage hintereinander ging es nicht fertig. Mann, da hast du echt den Passierschein A83 gesucht. Ja, Schmerzensschrei für das Klima. Ja, hier an dieser Stelle bitte einen Schrei aus der Konserve. Wilhelmsschrei. Genau, Wilhelmsscreen. Der MDR hat offensichtlich bei der Bearbeitung eines Videos einen technischen Fehler gehabt. So haben sie es zumindest hinterher erklärt. Komischerweise war nämlich, es gab ein Video, das auf YouTube und Twitter und Co. rumgegangen ist, wo man halt die Schmerzensschreie von angeblich gefolterten Klimaklebern hört. Das ist auch fleißig verbreitet worden von den üblichen Verdächtigen. Polizeigewalt, Polizeigewalt. Der MDR hat das dann auch nochmal verbreitet und irgendwie ist den Leuten aufgefallen, dass die Schmerzensschreie halt anders klingen. Mehr und lauter, so ungefähr. Und dann musste am Ende der MDR zugeben, ja, irgendwie muss es da zu einem verheerenden Fehler bei der Technik gekommen sein und dadurch wurde die Tonspur mit dem Schmerzensschrei irgendwie verdoppelt. Klar, das Video wurde verdoppelt, dann verdoppelt sich auch die Tonspur. Naja, der Herr Danisch hat das Ganze in Wahrheit der Herr, der da am Boden ist, er auch was sagt. Und das müssen sie auch weggeschnitten haben, weil da ist ja der Schrei dann drüber. Und es gibt noch eine Einblendung, damit man noch nicht sieht, wie sich der Mund bewegt. Also komische technische Zufälle sind das. Bei einer Überprüfung haben wir festgestellt, dass uns bei einem Short auf YouTube beim Abmischen der Tonspur ein unerklärbares, bedauerliches Missgeschick passiert ist, wodurch die Tonspur verändert worden ist. Den ist der Kaffee übers Tonband gekippt. Wer kennt das? Mausgerutscht. Ja, und dann zählt Tichy halt hier in dem Artikel noch ein paar Sachen vom MDR aus, die der vorher schon gemacht hat. Das Wegretuschieren von Bildlogos auf Mikrofonen zum Beispiel oder ungeliebte Plakate auf irgendwelchen Berichten von Demos halt unkenntlich machen. Ja. Ja, es ist immer nur ein Versehen, aber die Versehen gehen komisch, aber es ist immer in dieselbe Richtung, ne? Ja, ganz komisch. Irgendwie ganz narrativ versehen. Ausgerutscht eben. Ja. Freudscher Mausrutscher. Hätte da mal Profi-Tools gekauft, nicht immer mit so einem Open-Source-Kram darum experimentiert. Nicht immer nur Paint benutzen. Wir bilden immer eine Rettungsgasse und können natürlich nur an die Autofahrer appellieren, dasselbe zu tun. Okay, ja, das sind die Guten. Das klingt viel, viel freundlicher. Herzlich willkommen zu 100 Meter mit Emmy van Baalen. Ihre beste Zeit auf 100 Meter? Auf jeden Fall sehr viel schneller, als die Bundesregierung braucht, um eine angemessene Klimapolitik. Oh, du aufgeschlagen! Oh, weil jetzt wird abgesprochen etwas. Genau. Ganz klar, wir sind abgesprochen vielleicht. Hölle. Beste Zeit auf 100 Meter. Na, wenn die Sendung 100 Meter heißt, dann kann man sich auch sowas vorbereiten. Okay. Ja gut, dann haben Sie jetzt nicht was gedacht. Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation kleben sich auf den Asphalt und blockieren die Straße. Was hat das mit Klimaschutz zu tun? Wir versuchen, eine kritische Masse an Menschen auf die Straße zu bringen, die unignorierbar sind und ganz klar fordern, dass jetzt die Gesetze eingehalten werden müssen. Moment mal, kritische Masse? Kritische Masse, das hört sich irgendwie nach atomaren Sprengköpfen an. Ich habe Angst. Ich habe an Ricarda Lang gedacht, aber gut. Tja. Oder da. Dabei sind das normalerweise ja die Autofahrer, die Straße verstopfen. Aber die reichen dann nicht als Demonstration. Der AKW-Strom. Ja. Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Nur über die Blockaden und den Protest sprechen und nicht über die Klimamaßnahmen, die Ihrer Meinung nach schneller ergriffen werden müssen. Also wenn wir eingeladen werden, dann sprechen wir auf jeden Fall immer über die Klimamaßnahmen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass andere Menschen unseren Protest als Anhaltspunkt nehmen, um dasselbe zu tun. Was ist denn Ihr Ziel? Wenn wir eingeladen werden. Ja, da kann ich noch mal kurz einwerfen. Das ist ja jetzt schon 2 Wochen alt. Ich bin letzte Woche ausgefallen. Und jetzt waren die Damen und Herren ja auch bei Herrn Wissing eingeladen. Und hinterher gab es dann das Fazit, so ja, wir machen auf jeden Fall weiter, weil das bringt ja so viel. Zum Beispiel wurden wir jetzt hier auch beim Wissing eingeladen, weil wir uns ja so schön auf die Straße kleben. Ja, super. Und deswegen verhandelt man nicht mit Terroristen, Herr Wissing. So ist das, wenn man nachgibt, ne, genau. Oh Mann. Unser Ziel ist es, die Bundesregierung zurück auf den Boden der Verfassung zu bringen. Aktuell bricht sie die Verfassung, sie hält die Grenzen des Klimaabkommens nicht ein und hat keinen Anfang. 1937. Die Grenzen des Klimaabkommens von 1937, jawohl. Was die sich alle ausmalen. Das heißt, wir fordern, dass dieser Plan erstellt wird und versuchen, ihr mittels eines Gesellschaftsrats damit unter die Arme zu greifen. Wenn Sie Straßen blockieren, dann halten Sie auch Krankenwagen auf. Wir ist das noch friedlicher versuchen Protest? Mittels eines Gesellschaftsrates der Regierung. Wir versuchen mittels eines Gesellschaftsrates. Ist das braucht ihr noch eine Smoking Gun für irgendwas? Die erfinden nicht nur die Gesellschaft neu, sondern auch die Räterepublik. Die Verfassung will es doch so, oder nicht? Es ist Erneuerung von innen. Da steht drin in den Staub, Plebs. Genau. Glaube ich Artikel 1 oder so. Frei nach Rammstein, ja. Also wir haben immer eine Rettungsgasse, das heißt, die Menschen sind nicht alle angeklebt. Sie können zur Seite gehen, sobald Blaulicht ertönt oder die Sirene. Und das bedeutet, dass Moment, die sind nicht alle angeklebt. Moment. Die sind nicht alle angeklebt. Warum werden die dann nicht direkt von der Polizei abgeführt? Normal sind es halt zwei Stück zum Beispiel nicht angeklebt, damit da halt ein Rettungswagen dann durch kann. Die sitzen aber trotzdem da. Und so machen die dann so eine Art Hütchenspiel und die Polizisten müssen gucken, wer ist geklebt und dann... So in der Richtung, ja. Aha, ja, okay. Ja. Klar, man muss ja auch irgendwie sich die Zeit vertreiben, ne? Ist klar. Hat. Also wenn die Autofahrer eine Rettungsgasse bilden, gehen wir auch zur Seite und die Krankenwagen können durch. Also die Autofahrer sind schuld, wenn sie keine Rettungsgasse bilden? Also wir bilden immer eine Rettungsgasse und wir können natürlich nur an die Autofahrer appellieren, dasselbe zu tun. Wann hören Sie auf damit? Wir hören ich habe jetzt keinen Unterschied gehört zu der Art, wie ich das gerade gesagt habe. Eine Zukunft, in der wir wissen, dass wir nicht über die 2- oder 3-Grad-Grenze hinausschießen und damit unsere Lebensgrundlagen einfach beschützt werden. Ist dann überhaupt Platz für eine Rettungsgasse dann zu bilden? Van Baalen, ganz herzlichen Dank. Wir haben doch die Bilder aus Berlin von dieser Autobahn, Stadtautobahn gesehen, wo die mit drei Autos, ja genau, ja. Wo die mit drei Autos den Verkehr aufgehalten haben. Ja. Und da war keine Möglichkeit für die Autofahrer dahinter, eine Rettungsgasse auf den ersten. Also die stehen dann da ja erstmal. Wie sollen die das denn machen? Ja, und die dahinter stehen, die wenn stehen auch wenn die dreispurig aufgehalten werden durch langsam fahrende Autos, wie sollen die denn eine Rettungsgasse bilden? Ja, was haben wir hier? Die letzte Generation, die sagt, Lügenkampagnen werden immer scheitern. Ja, so sieht's aus. Ex-Bildchef Reichelt und andere rechtsextreme Twitter-Accounts haben Fotos von einem Rettungswagen gepostet, der angeblich im Stau stand. Jetzt wurde klar, der wartete extra dort, um für die Menschen der letzten Generation vor Ort zu sein. Berliner Feuerwehr, der Rettungswagen der Feuerwache Wilmersdorf, der in vielen Videos von der Bundesautobahn 100 zu sehen ist, befand sich auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall in Schöneberg, ohne Bezug zu einer Demonstration. Dum, dum, dum. Tja, komisch, ne? Warum lügen die uns an? Also wir will ach, guck mal, der Jan Caron sagt es ja unten gleich. Damit steht auch fest, die Aufstand letzte Generation lügt, um eigene Mittel zu rechtfertigen. Genau. Ach, und da haben wir auch direkt einen Screenshot von der Dame, die wir gerade gesehen haben, die das wohl verbreitet hat, dass der Rettungswagen nicht im Stau steht, sondern an seinem Ziel ist. Wir als Gesellschaft hingegen sind noch weit davon entfernt, unser Ziel einer sicheren und gerechten Zukunft zu erreichen. Die Krise. Ich meine, wenn er jetzt zu den Jungs da von der letzten Generation will, weil da einer verletzt ist, dann steht er trotzdem im Stau und kann nicht helfen. Irgendwie ist das doch auch kein Argument. Ja, aber die letzte Generation kann halt sicher sein, dass ihr Narrativ 100.000-fach wiederholt werden wird, ne? Ja. Und die Berichtigungen lesen halt vielleicht nur die Leute in der Bubble, in der zum Beispiel wir sind. Das ist halt die Gefahr, dass nach außen alles so aussieht, als hätten die ganz toll agiert. Und wenn dann jemand sagt, aber der Krankenwagen, der war gar nicht, dann sagen die halt, nee, du bist ein rechter, was weiß ich. Du bist so ein rechtsextremer Röttke. Die Berichtigung, die guckt dann auch keiner mehr oder so, ne? Ist auch klar. Jo, haben wir dann ein schönes Teaching to Transgress. Genau, das ist dieses Buch, an das ich immer denken muss bei den Klimaleuten. Achso. Und zwar ist das von Bell Hooks. Kennst du noch Bell Hooks? Hab ich im Hinterkopf, weil du hast ein paar Mal erwähnt, das glaube ich. Ja. Ja, das war die Kleingeschriebene, ne? Kleingeschriebene, genau. Eine von den aber da oben ist es in Groß, BH. Ja. Ich dachte, die Feministinnen benutzen keinen BH. Diese BH schon. ist auch eine Engländerin und dann heißt das Bra und deswegen kann ich das gar nicht, damit in Verbindung. Nee, ist eine Amerikanerin. Was? Und dieses Buch aber hier, das habe ich also probiert, komplett zu lesen, habe es nicht geschafft, weil es mich irgendwann einfach so sehr abgenervt hat. Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom, also Bildung als die Praxis der Freiheit, wobei, ja, Freiheit im Sinne von, was man da machen soll, ist, was die halt fordert, ist, dass man sich im Endeffekt nicht mehr um irgendwas Lernen kümmert, sondern, wie wir ja schon am Anfang sehen, Teaching to Transgress is a collection of personalized essays. Ja, also es geht um ihre Meinung, ihre Wahrnehmung und die Wahrnehmung von Leuten in ihrer Clique. Und die auf Deutsch, the Fifis. Genau. Und es geht um Rasse die ganze Zeit. Es geht darum, dass man den Leuten beibringen soll, die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich für eine Hautfarbe und was bedeutet das eigentlich? Und alles andere spielt keine Rolle. Also wir sollen nur noch agitieren, die Leute, wir sollen dazu anleiten, politisch zu werden. Und wir brauchen nichts lernen, außer was die Leute irgendwie für Unsicherheiten und für schlechtes Gefühl haben aufgrund von ihrer Hautfarbe. Und das sollen wir dann verwenden als Richtschnur, um irgendwas zu lernen und an der Schule irgendwas zu machen. Und die Leute sollen halt politische Akteure werden. Das ist alles, was zählt. Alles andere ist zu vernachlässigen. Und von anekdotisch und so ist ja auch die Rede. Narrative Essays. Mann. Das klingt ein bisschen, als wenn sie gar nicht richtig wissen, was das ist mit dem Rassismus, weil sie es nie wirklich erfahren haben oder so. Weil das ist ja nicht so. Ja, wenn die so nur von ihren Gefühlen schreiben und so, das ist ja nicht sehr, wie soll man sagen, nicht sehr realitätsnah. Revolutionary Manifesto. Life Experiences. Ja. Also das ist alles sehr geil, finde ich bewusst. Auch. Gentle yet blunt. Ich habe es nicht fertig gekriegt, was mich irgendwann einfach zu sehr abgenervt hat. Dieses ewige Rede über Hautfarbe. Ich habe es echt nicht mehr ertragen. This so-called Bible of Education. Ja, genau. Und das könnte auch jedem gerne zeigen, der meint, ja, diese kritische Rassentheorie und so, die ist doch nicht an den Schulen. Das ist doch alles nur an Universitäten. Das hat doch mit den Schulen überhaupt nichts zu tun. Dieses Buch ist schon irgendwas alt. Ich glaube aus den 90ern oder so. Also, ja, it's not a dry read. Nee, ist zum Augen auskratzen. Ist es unmöglich. Narrative recounts and even a fictional interview with the author's younger self. Ja. Das zieht sich ja so ein bisschen durch in dem Fach, dass da immer die Studienergebnisse und so weiter sind irgendwie alle uralt, ne? Ja, vor allem ist, was sich für mich hier durchzieht, ist ich. Und das haben die ja schon so oft gesehen bei den Leuten. Also sie schließt wieder komplett von ihrer individuellen Erfahrung darauf, wie Menschen lernen sollten. Überheblichkeit, Narzissmus, nenn's wie du willst, aber zu glauben, am eigenen Wesen müsste der Rest der Menschheit genesen, ist kein guter Charakterzug. Du kannst denen gerne mitgeben, was du denkst, was richtig ist und so, aber halt dieses, das Ganze, wie es jetzt kommt, als praktisch religiöse, als Vorschrift. Das hat halt wenig mit Freiheit zu tun. Verstehe auch nicht, wie man da überhaupt auf Freiheit kommt. Nee, es ist Befreiung, ist das. Nicht Freiheit. Ja, der Psychodad hat gesagt, Bildung macht frei, Bell Hooks. Ja. Ja. Gesinnung macht frei. Warum ein Fondsanbieter die Strafen der Klimakleber zahlen wollte und zurückruderte. Ja, das ging schnell. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so schnell wieder zurückrudern. Die hätten zumindest nochmal ein juristisches Gutachten abwarten können. Aber vielleicht wollten die das auch nicht, weil hier hat im Endeffekt ein Anbieter von Fonds und ein Herausgeber von Fonds, die von einem Aktivisten, ein ehemaliger Hausbesetzer und Anti-Atomkraft-Aktivist, hat sich mit einem Mathematiker zusammengetan und einen Fonds gegründet, der halt auf Öko-Investments quasi abzielt und eine Fondsgesellschaft gegründet und ja, die haben mehrere Milliarden Kapital mittlerweile eingesammelt und mit dieser Aktion haben sie einige Anleger vergrault. Also es ist jetzt noch nicht signifikant gesunken bei denen, aber die haben wahrscheinlich von einigen Leuten gehört, wenn ihr damit nicht sofort aufhört, dann ziehen wir das ab. Wir wollen in gute Sachen investieren, aber ihr sollt da nicht zu aktiv dran teilnehmen. Die haben schon bei den Lützerath-Protesten, haben die auch schon verschiedene NGOs unterstützt. Die haben jetzt gesagt, okay, anstatt alle Strafen zu zahlen, überweisen wir jetzt 20.000 Euro an den gegründeten 2021 gegründeten Umwelttreuhandfonds. Dieser finanziert juristischen Beistand für Klimaaktivisten. Ja, über den haben wir auch schon mal hier geredet. Ja, ja. Und ja. Ich wollte gerade schon sagen, die Strafen alleine sind es ja nicht, das hilft ja nicht mehr. Die werden jetzt alle eingeknastet offensichtlich oder werden ja vermehrt eingeknastet jetzt. Ja, das Problem bei so einer Ankündigung ist, dass sich halt Richter darauf berufen können, dass es keine abschreckende Wirkung hat und deswegen nicht in Frage kommt als mildestes Mittel der Strafzuwendung. Und dementsprechend wäre das, ich meine, diese ganze juristische Beratung und sowas, das ist ja sowieso, meiner Meinung nach befindet sich das in einer Zone, die zwar zulässig ist, aber halt auch sehr enge Grenzen gesetzt sind. Und so eine Ankündigung ist halt, ja, also als Aufruf zu Straftaten wird das nicht gewertet werden können. Dafür war es zu diffus, ne? Wenn er jetzt sagen würde, okay, geht morgen dahin und wenn ihr dann festgenommen wird, dann bezahle ich euch die Strafe, wenn ihr bei der Protestaktion gegen, was weiß ich, die Statue da oder sowas festgenommen werdet. Das wäre illegal, das darf man nicht. Aber heute waren die Arschgeigen. Setzt euch irgendwo auf die Straße, ich zahle euch das kann man sagen. Interessant auch, ne? Heute waren die Arschgeigen übrigens auf der Piazza Navona in Rom und haben in Renaissancebrunnen eine schwarze, dreckige Brühe reingekippt. Ich hoffe, es bekommt ihnen nicht gut. Weil irgendwo ist auch Schluss. Irgendwo, also ich glaube auch die Italiener und gerade die Römer lassen sich das nicht gefallen, wenn jemand anfängt, ihre Sachen da einzusauen. Ja, also ich meine, die Italiener haben ja angefangen, jetzt die strafrechtlich schärfer zu verurteilen. Und wer weiß, die haben ja Zugkapazitäten in die Niederlande schon gebucht. Vielleicht stecken die da noch ein paar. Vielleicht kleben die da noch. Wir können die für euch loswerden. Kein Problem. Dann kleben wir euch jetzt mal hier dran. Ja, okay. Das ist ein bisschen makaber, aber bitte. Ne? Ja, diese Ökovolt AG ist halt auch interessant, wenn man sich mal anschaut, wer das ist. Und das ist halt ein großes Netzwerk an Leuten, die sich halt als Ziel gesetzt haben, die Gesellschaft zu verändern, aus mehr oder weniger politischen Zielen oder Herrenzielen. Naja. Stiftung Mercator. Okay. Genau, die Mercator-Stiftung. Die hängen ja irgendwie auch in diesem, also wir sehen gleich noch was, wo sie auch mit drin hängen, aber sie hängen ja wohl auch in dieser Agora-Energiewende mit drin. Und das ist hier die Seite von deren Homepage, wo wir sehen, wo das Geld herkommt, nämlich die Stifterfamilie Schmidt, also die Stiftung Mercator GmbH. Finde ich auch gut, dass es eine GmbH ist. Man klingt aber so schön, das ist eine Stiftung. Stiftung ja, GmbH. So Stiftung. Ach, Stiftung, der heißt Stiftung, ist aber eine GmbH. Ja, gegründet und mit finanziellen Mitteln aus ihrem Vermögen ausgestattet. Ja, die Stiftung hat im Jahr 21 insgesamt 78 Projekte mit Fördersumme von 51,2 Millionen Euro bewilligt. Insgesamt hat die Stiftung rund 860 Millionen Euro, ne, hat man mal eben so rumliegen. Die Familie Schmidt für rund 1.900 Projekte bereitgestellt. Und dann gibt es noch die Meridian-Stiftung, die ist Gesellschafterin der Stiftung Mercator GmbH. Also kann auch Geld dran verdienen, weil es ja eine GmbH. Dort und bei der von ihr gegründeten Cambiata-Stiftung Zürich werden die der Gemeinnützigkeit gewidmeten Mittel angelegt und verwaltet. Die der Gemeinnützigkeit gewidmeten Mittel in der GmbH, die kein G davor hat. Ja. Spitze. Und hier finden Sie unseren Jahresbericht. So. Ja, BioNTech sieht das so ähnlich aus. 8 Firmen oder so gegründet. Naja, Stiftung. Aber das heißt wenigstens die Stiftung BioNTech. Ja, ja, das stimmt eigentlich. Das ist schon ein guter Trick auf jeden Fall. GmbH. Da schreibt sich irgendwer Stiftung groß oben drüber. Stiftung, eine Stiftung gegründet, eine Stiftung, die eine Stiftung gründet und dann noch eine Stiftung gründet. Die Stiftung hält das Vermögen, ja. Wenn die mal nicht in die Unhalle stiften. Ja, wir sehen gleich noch Sachen, die auch noch so. Das sollte man mal den Rotstift einsetzen. Ja, hier wirft eine Ingenieurin dem Habeck vor, Ausnahmen im Gesetz, ins Gesetz geschrieben zu haben, die er noch nicht kommuniziert hat. Und zwar geht es da vornehmlich um staatliche oder städtische Gebäude, die dann irgendwelche Ausnahmen bekommen sollen, wenn sie zu groß sind oder das zu teuer würde. Das weiß ich gar nicht so genau jetzt. Aber die Ausnahmen für städtische Gebäude, das kann ich mir schon vorstellen. Dass sie da reingeschrieben haben. Ja, das ist natürlich sehr fair, ne? Also den Leuten das alle aufbürden und selber dann nicht hinterherkommen. Das ist natürlich schlecht. Also, das wird dann noch Ärger geben, sag ich mal so. Ja, es zeigt auf jeden Fall mal schön, dass sie selber halt wissen, dass das alles nicht machbar ist, aber von den Leuten kann man es ja erwarten. Ne? Ja, ich meine, es ist ja so eine Masche mittlerweile, dass man sich irgendwelche Termine ins Gesetz schreibt, die man dann da einhalten muss oder so. Und wenn das dann nicht klappt, ja, ändert man das oder man holt welche aus Reserve für einen Notfall oder sowas, je nachdem, was es dann geht. Ne? Aber überhaupt die Art und Weise, sich solche Ziele zu setzen und den Bürgern damit auch solche Vorgaben zu machen, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ne? Wo bleibt denn der Freiheitsgedanke? Also, naja, aber sie trauen eben den eigenen Mitteln nicht. Machen alles so, dass es der Markt regeln könnte, aber lassen uns den Markt dann nicht regeln. Dann müssen wir da Verbote machen für Sachen und so weiter. Naja. Vonovia und Wärmepumpen. Ja, das habe ich schon gehört. Nicht von mir. Ja, das ist alles super durchdacht und das Problem mit den Wärmepumpen, neben denen, dass die viele, viele Sachen da rausnehmen wollen, weil die ja bestimmte Kühlmittel verbieten werden bald, und Sachen aus dem Bestandsschutz genommen werden, was auch sehr interessant ist. Aber das Problem ist, die Wärmepumpen benötigen Strom und die benötigen halt auch eine gewisse Stromkapazität, die ja vorher planbar ist, in gewissen Hochzeiten, wie viel wird da benötigt. Insbesondere gibt es da einfach Probleme mit den lokalen Netzen, ja, weil vor Ort die Infrastruktur einfach ausgebaut werden muss, weil die Strombelastung durch diese Heizung sehr viel höher ist. Ja, und das Problem ist immer sehr einfach, wenn man sich vor Augen führt, der Anteil von Strom an den Gesamtenergieaufwendungen für Heizung, Verkehr und so weiter, dass er ja nur einen geringen Anteil ausmacht. Wenn man die Heizkosten machen einen sehr hohen Anteil davon aus, und wenn man auch nur einen geringen Anteil der Heizkosten rein auf Strom umstellt, auch wenn es sehr effizienter Strom ist, muss da einfach eine riesige Kapazität vorgehalten werden, die in der Infrastruktur derzeit einfach nicht besteht. Und das führt zu so Stilblüten, wie das hier in dem Fall die Vonovia. Die hat gesagt, die wollen innerhalb von 5 Jahren 6.000 Wärmepumpen einbauen. Und die haben bereits 250 einbauen können, aber von diesen 250 sind 70 installierte Geräte weiterhin nicht angeschlossen. Sie können sie nicht in Betrieb nehmen, es muss noch die alte Heizung quasi genutzt werden oder es muss irgendeine Übergangslösung geschaffen werden. Und das Problem ist einfach, dass die warten einfach nur, bis der lokale Netzbetreiber sagt, okay, die Kapazität ist da, das Ding kann jetzt angeschlossen werden. Und wie der städtische Netzausbau vorangeht, könnt ihr bei euch vor der Haustür sehen. Und das ist das ein weiterer Punkt, warum das alles sehr schwierig umzusetzen ist. Ne? Ich meine, wo kriegt man die Wärmepumpen her, ist das Problem. Wer baut sie ein, ist das Problem. Passen sie überhaupt rein, ist das Problem. Das kostet, gibt es eine Förderung oder nicht. Und dann natürlich das Stromnetz. Ja, es funktioniert einfach alles nicht auf Regierungsdekret. Was soll man dazu sagen? Klingt super zukunftssicher. Alles bestens, würde ich sagen. Ne? Ja, und bei den Wärmepumpen ist eine Sache besonders wichtig, die halt auch beim Netzausbau berücksichtigt werden muss. Wenn du ein System hast, was nur auf einer Wärmepumpe läuft, dann muss es halt auch für theoretische Außentemperaturen wie, ich sag mal, minus 20 Grad laufen. Ja, und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du hocheffiziente Kühlmittel in den Dingern drin, dann geht das noch. Oder du hast Systeme, da ist die Temperatur, die sind einfach bei diesen Temperaturen, funktionieren die einfach nicht mehr so gut. Ja, oder wenn das Haus zu groß ist für die Anlage. Dann müssen die elektrische Heizelemente einschalten und dann verbraucht die Wärmepumpe. Ja, viele Wärmepumpen haben elektrische Heizelemente eingebaut für solche Sachen, wo halt diese Rate der Umwandlung nicht hoch genug ist, dass die halt das heizen können. Ja, dann schalten die halt diese Heizgeräte ein und ziehen noch viel, viel, viel mehr Strom und die Netze müssen auch das können. Ja, also das ist sogar das Problem, wird einfach nicht ordentlich drüber geredet. So dazu sagen. Kauf Wärmepumpen, Leute! Die böse Gasheizung lässt Putin lächeln. Wollt ihr, dass Putin lächelt? Nein, nicht beim Tag des Lachens darf das sein. Putin darf nicht gewinnen, aber das habe ich gesagt. Oh Mann. Ja, smarter Klimaschutz statt Angriff auf das Eigentum. Genau, ich hatte euch ja vor zwei Wochen schon angedroht, dass ich nochmal zeigen wollte, was jetzt da beschlossen wurde bei diesem Parteitag von der FDP. Und eins war die Zielgeschichte hier. Ich glaube, das war sogar das erste, dass man sich dem Gebäudeenergiegesetz nochmal entgegengestellt hat. Ja, was hat man da drin? Drei Punkte. CO2 vermeiden statt Paragraphendschungel. Für den Gebäudesektor wollen wir die Klimaziele primär über den Emissionshandel mit Pro-Kopf-Klimageld erreichen. Und nicht über detaillierte, sich auf einzelne Technologien beziehende ordnungsrechtliche Eingriffe. Marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente sind einer zentralstaatlich vorgegebenen Technologie Mikroplanung immer überlegen. Ja, schön. Also pro Kopf Klimageld, wisst ihr Bescheid. Ne? Das wird es bringen. Zweiter Punkt, fördern statt überfordern. Statt auf kurze Frist Millionen von Eigentümerinnen und Eigentümern zu enormen Ausgaben zu zwingen, wollen wir innovative Gebäudetechnik durch finanzielle Anreize fördern. Nur so schaffen wir Akzeptanz für Klimaschutz. Auch der Ausbau der Fernwärmenetze in den Kommunen sollte gefördert werden. Vermieterinnen und Vermieter dürfen nicht mit Modernisierungskosten alleingelassen werden, die ihnen aufgrund der verschärften Vorgaben des GEG entstehen. Darum werden wir die absolute Kappungsgrenze, ne, hier wird es technisch, für Modernisierungsmieterhöhungen des Artikel 559 Absatz 3a BGB, ne, wisst ihr alle genau, was da drin steht, auch im Hinblick auf die seit 2018 erheblich gestiegene Inflation überprüfen und angemessen anheben. Aber es ist natürlich auch rechte Tasche, linke Tasche, ne, im Endeffekt alles, was man da irgendwie fördert, muss ja auch irgendwer an Steuern bezahlen. Drittens, Eigentum respektieren. Bevor der Staat den Bürgerinnen und Bürgern detaillierte Vorgaben für ihre Heizungskeller macht, muss er Erfolgsbedingungen einer klimafreundlichen technischen Infrastruktur schaffen. Städte und Gemeinden sollten in der Lage versetzt werden, jetzt schnell eine kommunale Wärmeplanung entwickeln zu können, und einen Gesamtplan für das breitflächige Hochfahren der Wasserstoffwirtschaft muss sich schnell entwickelt werden. Schnell, Isabel. Und verpflichtende Eingriffe in das private Eigentum der Bürgerinnen und Bürger verbieten sich grundsätzlich. Ja, es ist schön, dass sich das alles verbietet. Aber ja, drei magische Bohnen, bitte mal eben. Oh, ehrlich. Lass mal die Wasserstoffwirtschaft mal eben entwickeln. Ja. Also, was lernen wir daraus? FDP findet es verkehrt, was passiert. Was ist auch verkehrt, was passiert? Aber sagen wir, lassen das einfach alles bleiben. Geht natürlich auch nicht, deswegen müssen wir irgendwie auf die wunderbare Zukunft setzen, die sich eventuell einstellt, aber eventuell auch nicht einstellt. Und ich meine, Fernwärmenetze und so ist alles schön und gut, aber ob das auf dem Land überall funktioniert wird, jede Kommune sich da ein Fernwärmenetz zimmern kann, wage ich zu bezweifeln. Wenn das so einfach wäre, dann wäre das, glaube ich, schon lange passiert. Ja. Hast du noch jemand Gedanken dazu? Ja, es ist noch eine Maßnahme, die alles noch für nur verteuert, ne? Oder? es läuft aufs Gleiche hinaus. Mehr Geld ausgeben wird gefordert, muss sein. Und nur nach gewissen Kriterien, die wir festlegen. Und Und damit wir das Geld haben, um das auszugeben, müssen wir vorher die Leute knechten mit hohen Preisen und so. So kommt das vor. Und dann sparen die da ja auch. Und das ist ja auch der Anreiz zum Sparen, die hohen Preise. Ja? Und was Neues zu entwickeln, für die Firmen innovativ zu sein, angeblich. Ja, und hier ist noch so ein Ding, wo das wahrscheinlich die Auswirkung ist, dass es den Leuten an Kragen geht finanziell. Die Emissionshandelsrichtlinie wurde erneuert, Novelle heißt es hier. Und zwar wird dann von diesem CO2-Emissionshandel, der ja schon läuft, da werden demnächst mehrere große Bereiche noch dann hinzugenommen. Erstmal die Gebäude. Energie meine ich und anschließend eben auch der Verkehr und vor allem Flugzeuge und Schiffe. Das macht auch einen riesen Batzen aus und die müssen dann alle irgendwie CO2-Zertifikate haben und kaufen vorher für jede Tonne dann 100 Euro oder so und damit wird alles teurer einfach, was man dann kauft und inwieweit das zurückkommt vom Staat so. Das ist ja noch nicht geklärt, also vor allen Dingen beziehungsweise sie wollen ja dann eben die Energie davon aufbauen, die Erneuerbaren. Groß finanzieren und genau, da kassieren auch mal dieselben. Ne? Schauen wir mal. Wohin geht das Geld? Ach, da schauen wir mal. Ja, wohin geht das Geld? Ist natürlich eine Frage, aber woher nimmt man es erstmal, ne, um das alles zu bezahlen, dann als Bürger? Und wenn sie dann den ausländischen Waren entsprechend nochmal mehr abnehmen müssen, ja auch, weil die ja auch mehr Wege machen und so weiter. Wenn die auch noch teurer? Nun, ich meine, das ist doch alles ganz praktisch. Ich meine, ich habe so eine App, da kann man halt so Fahrkarten, so Strecken vergleichen. Da steht, wenn du einen Bus nimmst, wenn du ein Fahrrad nimmst, Taxi nimmst, Auto fährst, so und so viel CO2 verbrauchst du da. Und das ist doch praktisch, wenn man diese ganzen statistischen Daten hat. Dann kann man dann einfach Ticketpreis und zusätzlich noch, so und so viel 0, so und so viel Tonnen Kilogramm hast du verbraucht, das sind nochmal 3 Cent. Ne? Ja, ich finde das auch deswegen so anmaßend, weil das ja kann nur, man auch alles machen. Warum ist alles nur so geschätzte Zahlen sind ursprünglich, ne? Das hätte doch niemand denken. Ja, aber gut, ich meine, das ist jetzt noch nicht direkt geplant, es ist halt eingepreist bei den Unternehmen. Die Unternehmen, die bekommen ja auch sehr hohe Rabatte und die bekommen ja auch also hier quasi ist beschlossen ähnlich worden, wie Subventionen, dass das ausgereitet wird. Emissionspakete zugeteilt. Und ja. Es ist halt auch so, in der Vergangenheit ist es so gewesen, du hattest große Industrieverbraucher und dann wurde gesagt, okay, die haben einen Verbrauch von so und so und so viel und dann hat der Staat denen quasi diese Emissionszertifikate zur Verfügung gestellt als Industrieförderung und dann haben die durch Effizienzsteigerung, Erneuerung oder einfach dadurch, dass das Gutachten ein bisschen weit ausgelegt war ursprünglich, haben die nicht alle ihre Zertifikate verbraucht und konnten die halt weiterverkaufen auf dem Handelsmarkt. Und das war explizit gewünscht. Und das ist das System, was wir jetzt haben. Deswegen ist eine Reform schön, aber ich glaube nicht, dass eine Reform irgendwie in eine richtige Richtung gehen wird. Nee, eine Reform sehe ich doch nicht unbedingt. Das ist eher, wie gesagt, eine Novelle, dass eben das noch mehr wird, noch ausgeweitet wird. Und ich bin ja der Meinung, dass die Preissteigerung, gerade was Energie eben angeht, mehr so durch den ersten Schub schon CO2-Steuern ausgelöst wurden. Und nicht nur durch den Krieg. Ne? Das kann man ja später noch dazu. Naja. Und bei diesem Satz sind 0,03 Gramm CO2 produziert worden. Bitte zahle jetzt. Ja, genau. Ja. Ka-ching. Ka-ching. Vizekanzler Habeck, Klimapolitik-Aktiviste Neubauer und Oberbürgermeister Palmer sehen einen Kulturkampf gegen Klimapolitik. Hier beim Ach was? Taz-Lab. Und dann schreibt die Taz hier, Robert Habeck markiert der Wechsel von der Großen Koalition zur Ampel den Übergang vom abstrakten Beschwören der Klimawende zum konkreten Umsetzen der notwendigen Umbauschritte. Die im Koalitionsvertrag von der Ampel beschlossenen Ziele werden jetzt in Gesetzen in den Alltag aller Menschen übersetzt. Das ist ja mal ein richtig schön neutraler Text. Er weiß, dieses Umsetzen schmerzt, produziert Verlierer und Gewinner. Aber er betont, dass mit den neuen Klimagesetzen rechtsverbindlich auch alle nachfolgenden Regierungen gebunden sind. Ja, sowas aber auch. Die Gesetze, so Habeck, erhalten klimapolitische Kompromisse. dem geringen Stimmenanteil der Grünen, in Klammern 14,8%, geschuldet sind. Das ändere aber nichts an ihrer historischen Substanz, denn die sei eindeutig. Emissionsrückbau plus grünes Wachstum plus Kreislaufwirtschaft mit verringertem Zugang. Kohlekraftwerk oder was jetzt? Emissionsrückbau. Mit verringertem Zugriff auf alle natürlichen Ressourcen. Ist das nicht toll? Die Wohnung Zukunft. So. If you take a breath, they'll take the air. Habeck hebt aber eins auch, hervor. Ohne Wirtschaftswachstum wird es keine Klimawende geben. Für ihn ist die Theorie vom Degrowth, also Minuswachstum, ein akademisches Kunstprodukt. Ja, aber es gibt doch jetzt schon Degrowth. Ich meine, wie will er den denn aufhalten? Die Aufträge für die deutsche Industrie sind ins Bodenlose gefallen. Was will er denn machen? Es wird kein Wachstum geben. Es ist nur ein akademisches Kunstprodukt. Wir werden keine Möglichkeiten finden, darum herumzukommen, um diese Zertifikate, die sie da verkaufen, kaufen müssen und dann anschließend die Zertifikate ja irgendwann mal auch mal alle sind. Ja, dann können sie eben auch nichts mehr produzieren, ne? Wenn sie keine Möglichkeit haben, technisch gefunden, so gesehen, dann dürfen sie es eben nicht mehr. Wahrscheinlich haben die bald überhaupt nichts anderes mehr, als Zertifikate zu verkaufen. So greifen die jedenfalls in den Markt an, ganz übel, finde ich. Andere Dinge stellen wir ja dann nicht mehr her. Erst ja. Wenn alle Dingensbummens, dann werdet ihr feststellen, dass man Zertifikate nicht essen kann. sie würde aus der Verantwortungsethik des Philosophen Jan Jonas, ja, den hat man gerade. Das war der mit dem Nachwort. Moment mal, war das nicht Hans Jonas? Hans Jonas, ja, sorry. Ja, okay. Abgeleitet. Sie atme die religiöse und autoritäre Überhöhung der ökologischen Frage über die Freiheit, formuliere einen kategorischen Imperativ ohne Diskurse. Für Habeck gibt es kein überwölbendes Eigenrecht der Natur, sondern nur die politische Verantwortung, das Leben der Menschen auch unter den neuen Bedingungen aktiv zu sichern. Klingt alles super, oder? Wie nett von ihm, dass er unser Leben aktiv sichern will. Jetzt will ich den auch. Klimaschutz, sagt er, ist ein neuer zentraler Baustein in der Demokratie und für Freiheit. Seid ihr irre? Seid ihr völlig größenwahnsinnig? Ja, was für ein komisches Zeug, die ableiten daraus, ne? Das ist ein neuer Baustein. Auch diese Nummer mit alle zukünftigen Regierungen verpflichtet irgendwie, denen steigt einiges zu Kopf, glaube ich. Das FDP, ja, SPD und CDU Anstalt jetzt versuchen, den Klimaschutz aus der Konkretion des Machens wieder in den abstrakten Kulturkampf, um die politische Hegemonie zu überführen, wundert ihn nicht. Er selbst richte seine Politik nicht an potenziellen Zustimmungswerten bei den nächsten Wahlen aus. Nee, brauchen wir ja auch nicht mehr. Wir haben schon so viele Parallelstrukturen. Ist ja eigentlich eh egal. Die Grünen haben wieder zugelegt. Er werde seine Regierungsjahre nutzen, um unter den gegebenen politischen Machtverhältnissen in der Ampel möglichst unumkehrbare Transformationswege zu öffnen. Ja, super, ne? Das sei die historische Aufgabe, die gelinge gut. Auch wenn er dafür nicht geliebt würde. Nicht nur geliebt würde. Also dieser Zertifikate-Quatsch ist jedenfalls nicht unumkehrbar. Bürokratie blockiert Transformation. Für Boris Palmer, der nun schon im 17. Jahr mit großer Zustimmung seine Bürgerschaft in Tübingen den ökologischen Umbau voranbringt, ist die Bundesrepublik mit der Ampel aus der Phase des Redens in die Phase des Machens hinübergewechselt. Er sieht jetzt für alle Kommunen der Republik große Chancen in ihrem Hoheitsbereich, das Machen zu organisieren. Bei allen Kosten kommen die Vorteile des Machens bei klugem Vorgehen für jeden einzelnen Bürger spürbar werden, sagt Palmer. Das sei in Tübingen so und wird mit politischer Zustimmung honoriert. Ja, das war alles noch vor seinem Auftritt neulich. Und da sieht man mal, na, was will er eigentlich bei den Grünen? Ja, das will er bei den Grünen. Ja. Ja, aber es ist natürlich blödes Zeug, ne? Also wenn das jetzt irgendwie in Fahrt kommen würde, wir haben ja schon 30.000 Windräder. Also es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist jetzt in den letzten Jahren oder so unter der Ampel, unter der Großen Koalition. So gesehen, ein dummes Zeug, ne? Also ich glaube, das war natürlich ein Fehler, jetzt nicht vorher klarzumachen, dass das der eigene Trauzeuge ist. Aber vielleicht sollte man jetzt nochmal deutlich sagen, dass Patrick Reichen nicht alleine in der Kommission saß, sondern das war eine vierköpfige Kommission. Mhm. Und Herr Koll hat das ja schon gesagt, Herr Schäfer ist eigentlich wirklich qualifiziert. Und ich glaube, man muss sehen, dass in diesem Bereich Klimaschutz gibt es gar nicht so viele Experten, weil es ja so ist, dass gibt es gar nicht. Das ist so lächerlich. Und sie ist ja auch nicht eine davon. Nein, nein, nein. Nein. Mhm. Vor allem, wenn sie jetzt sagt, irgendwie, den habe man früher ja nie behandelt. Also das ist so, der Klimaschutz, bam, 2008 war er da oder so. Moment, redet sie gerade etwa von einer einflussreichen Gruppe von kleinen, nee, eine kleine Gruppe von einflussreichen Leuten? Ja, man nennt sie auch die Trauzeugen. Die Trauzeugen Jehova. Genau. Die Trauzeugen Klimas. Die Scientology. Wenn das auch nur so wenige sind, wie kannst du denn einen False Balance geben? Ja, hat ja auch keiner von geredet. Nee, deswegen, weil es so wenig sind, müssen immer zu drei Viertel repräsentiert sein. Müssen sie sich gegenseitig bezeugen. Und ja, vielleicht, ne? Deswegen darf kein anderer dabei sein. Sonst geht das nicht. Ja, und da waren ja auch noch andere in der Kommission, ja. Da waren ja auch noch andere. Die waren ja total unabhängig. Ja, man kennt das ja auch. Wenn man sich die kennen sehr gut, die sind total in Ordnung. Wenn man da so einen vorstellt als super Experten, ne, dann kennt man das da. Die anderen, die machen sich dann unabhängig noch ein eigenes Bild. Ne. Da wird nicht einfach nur genickt und gesagt, ach so, das ist hier der Experte. Dann stellen wir den nochmal ein. Nee, das wird alles kritisch hinterfragt natürlich, weil es sind ja auch noch andere Leute da. Und die anderen Leute sind ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise abhängig davon, dass man da, keine Ahnung, das will, was der Obermotz irgendwie will oder so. Das ist alles total unabhängig. Wäre gut, wenn sie Fachleute fragen würden und nicht Experten, ne? In der Gesellschaft gar nicht als wichtiges Feld betrachtet wurde. Und da kann man ja nicht irgendjemanden hinsetzen. Das heißt, da gibt es auch gar nicht so viel Auswahl. Ja, aber das normale wäre gewesen, dass der Staatssekretär sagt, ich bin hier befangen, ja, ich genau. Kann ich nicht in der Kommission sitzen und mein Freund ja. Den Chef machen. Nein, sage ich ja, dass das hätte er klar machen müssen. Und ja, das hätte er klar machen müssen. Ja, hat er ja klar gemacht, oder? Alles. Alles klar gemacht hat er. Ja. Von vorne bis hinten alles klar gemacht. Ach, der hat sich gewundert. Ach, die wissen das doch, dass er mein Schwager ist. Also, die wissen das doch. Trauzeuge. Muss ich dir das nochmal extra sagen? Die waren doch auch bei der Hochzeit. Die anderen in der Kommission. Irgendwie sowas. Naja. Ja, und vor allem, kann sich ja nicht an jedes Gesicht erinnern. Das ist ja so eine kleine Gruppe von Experten. Dass die Hermann ernsthaft davon redet, dass er sich nicht irgendjemand irgendwo hinsetzen kann, ist auch ein Gag an sich. Also, was ist denn ihre Kompetenz? Ihre Kompetenz ist zu sagen, der Kapitalismus ist an allem schuld. Sie hat meine Bank gearbeitet, so ich weiß. Und ja, also, da kann sich ja nicht irgendjemand einfach, ja, nee, du bist doch ein Beweis dafür, dass irgendjemand das machen kann. Wenn er nur irgendwas erzählt, was irgendwelche Journalisten für wertvoll erachten. Also, ja, ich hatte ja auch mal das vorgestellt, was sie propagiert, was ja im Endeffekt eine komplette Einschränkung des privaten Lebensbereiches mit einem ökonomischen Korsett ist, was dann halt quasi die Wirtschaft erst dazu bringen kann, nach einem Plan wirtschaftlich zu funktionieren. Aber das ist natürlich keine Planwirtschaft und sowas hat noch vorher keiner probiert und deswegen wird es bestimmt funktionieren. Das ist Planwirtschaft, ne? Nicht Planwirtschaft. Ja, solving the biggest problem with wind energy. Ja, hier haben wir, die Windenergie hat generell ein großes Problem und das ist, wenn die Anlagen auslaufen aus der Nutzungszeit, die in der Regel 20 Jahre beträgt, dann müssen die entweder zurückgebaut oder ausgebaut werden. Und oftmals sind die Teile halt verschlissen und können nicht benutzt werden. Insbesondere gibt es da ein Problem mit den Rotorblättern, weil die sind einfach aus einem ganz besonderen Material, was schwer recycelbar ist. Das logistische Problem, die Dinger überhaupt zurückzubauen, neben der Höhe, den riesigen Windblättern, die nicht vor Ort auseinandergesägt werden können, sondern die müssen in einem Stück abtransportiert werden und die Betonfundamente, die werden meistens einfach stehen gelassen. Ja, da gibt es sehr viele Probleme mit dem Rückbau, aber mit den Mit den Blättern gibt es eigentliche Probleme. Bis zum Jahr 2050 ist prognostiziert, dass es der größte Einzelposten sein wird bei Sondermüll auf der Erde, weil die Dinger sind einfach schwierig technisch zu recyceln und vor allem nicht wirtschaftlich zu recyceln. Und die technische Möglichkeit, die zu recyceln, die wurde jetzt entwickelt. Die ist nicht industriell auf einem industriellen Maßstab darstellbar, weil man dafür Ruthenium benötigt, was extrem teuer ist und extrem selten ist. Und deswegen ist das, die sind jetzt erstmal froh, dass man überhaupt einen Weg gefunden hat, wie man die Dinger zerlegen kann. Und man kann die Dinger sogar so zerlegen, dass die Endprodukte teilweise noch recycelbar wären. Welche drei Teile waren das nochmal? Ich habe es mir irgendwo notiert, aber egal. Also das Glasfaser, Epoxy und ja, irgendwie so eine Härte wahrscheinlich. Also man kann Glasfaser und Bisphenol A kann man recyceln und alles, was übrig bleibt, bleibt halt weiterhin Sondermüll. Ja, und, ich weise nochmal auf diese Zahl hin. Lösungsmittel ist ja, glaube ich, 34, doch dann, wenn das aushärtet oder so. Und wenn das mit Lösungsmitteln behandelst, dann wird es vielleicht auch wieder weicher werden, könnte ich mir so vorstellen. Ja, aber es ist halt natürlich dann, auch kein besonders umweltfreundlicher Prozess, auch das zu behandeln. Das ist auch so noch so nebenbei. Aber, und es gab bisher einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, das wirklich ordentlich zu recyceln. Einfach ein durchdachtes Konzept. Und nochmal 43 Millionen metrische Tonnen Sondermüll. Bis Jahr 2050 und damit größte Einzelposten vor vielen anderen Sachen. Reden wir über ein Endlager für die Turbinen, für die Rotorblätter von Windmühlen? Nein, reden wir nicht. Was machen wir damit? Wir verkaufen die in irgendwelche anderen Länder, wo gedacht wird, die werden verkauft. Oder sie werden einfach stillgelegt und stehen gelassen. Dann haben wir eine Bauruine. Oder, das ist einfach ein Problem mit den ganzen Windrädern. Ja, weil es gibt sehr viele davon und die stehen teilweise schon relativ lange da. Man kann ja teilweise sehen, okay, Generation 1, 2, 3 stehen teilweise nebeneinander und die ersten, die halt vielleicht nicht mal 100 Meter hoch sind, die kann man noch relativ leicht zurückbauen. Aber die Dinger, die über 200 Meter hoch sind, ja, in verschiedenen Bundesländern ist es auch so, dass wenn die Fundamente irgendwie 3 Meter unter der Erdoberfläche sind, dann gilt das nicht mehr als versiegelt und dann können die drin bleiben. Ja, und die werden einfach meistens zurückgelassen, weil es einfach, du hast einfach das ein Betonfundament. So. Willst du das rausreißen? Willst du das mit Presslufthämmern klein machen und alles wegbaggern? Da wird das in der Realität... Tut zu tun, ja. Das dauert länger. Die Kühe können ja weiterhin drum rumlaufen. Ja, vielleicht läuft auch genug Wasser drumherum oder so. Kann man vielleicht gar nicht sagen, ob das richtig ist oder so. Also kann ja sein, dass es gar nicht so schlimm stört. Ne? Aber es ist eben so, ist eben die Sache in einigen Bundesländern. So wird das gehandhabt. Ja, apropos nicht schlimm stören, hier ist doch ein Beschluss zur Rahmen für die Energieversorgung in Deutschland. Hier von der FDP von vor 2 Wochen. Ja, und was sagt man hier? Wir wollen alles technologieoffen, unideologisch, keine Planwirtschaft. Und mit dem Atomrückbau ist eigentlich verkehrt. Das soll man alles offen halten und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Und man möchte natürlich auch gerne die Kernfusion möchte man gerne haben. Also hier auch wieder was aus dem Hut zaubern, ne? Was wir gar nicht haben. Aber wenn man das nur richtig jetzt hört, richtig und so, Zukunftsmusik, dann geht das schon. So. Und natürlich Wasserstoff und CCS und solche Geschichten. Ja. Wasserstoff. Also im Prinzip alle möglichen vernünftigen Dinge dabei. Aber ja, also theoretisch müsste man halt auf die Bremse drücken und sagen, alles wieder zurück. Und das machen sie natürlich hier nicht. Und bei den Kernkraftwerken wird ja wahrscheinlich werden ja wahrscheinlich jetzt die Tatsachen geschaffen, ne? Und dann heißt es halt so Feierabend und geht halt nicht mehr und es ist halt alles kaputt und gesprengt und keine Ahnung. Und ja, also wenn wir noch so oft sagen, dass man es eigentlich gerne behalten möchte als Rückfall, Aber bei diesen, ja, bei dem Rückbau bei den Kernkraftwerken, es ist ja im Endeffekt so, die werden rückgebaut und die müssen ja sowieso erstmal abkühlen. Das ist ein jahrelanger Prozess. Aber ich habe halt mehrfach von irgendwelchen Leuten gehört, dass der Rückbau diesmal so angeordnet wurde, dass von Tag 1 gewisse Elemente halt wirklich zurückgebaut werden, die normalerweise im späteren Zeitraum zurückgebaut werden, dass man halt nicht die Möglichkeit hätte, jetzt nochmal zu sagen, okay, in ein paar Monaten, wir fahren die Dinger doch nochmal hoch, dass einfach der Rückbau so abgeändert wurde, dass da Tatsachen geschaffen wurden. Das ist auch blinde Zerstörungswut, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie belastbar das ist. Ich habe das auch gehört, dass sie damit Säure irgendwelche Röhren durchspülen, die, ja, ob man darauf warten könnte, weiß ich nicht, aber ja, die eben das Ganze sofort zerstören würden. Das ist im Endeffekt Diebstahl. Vandalismus gegen das Eigentum, das eigentlich uns gehört. Also wie gesagt, da weiß ich nicht genau, wie das jetzt so ist und das kann alles schon okay sein, nur man hat die anderen Atomkraftwerke, es gab ja also die letzten 6, die abgeschaltet wurden, jetzt 3 wurden abgeschaltet, aber vorher wurden ja auch nochmal 3 abgeschaltet. Da hieß es ja, die sind in einem Zustand, dass man sie wieder anfahren könnte. Das heißt, da ist der Rückbau anders vonstatten gegangen. Aber gut, genug dazu. Ne? Das muss weg, das musste alles weg. Genau wie Transrapid, das musste komplett weg. Dann nicht mal mehr eine Teststrecke wie im Emsland, das muss alles platt gemacht werden. Ne? Weg mit diesem Zukunftsmüll. Ja, zum Thema Kernfusion nochmal, da gab es vor ein paar Wochen auch ein interessantes Video vom Thunderfoot mal wieder. Und da hat er also gesagt, es ist wahrscheinlich diese eine Reaktorform, wo da mit Magneten dieses Plasma gehalten wird und diese Magneten musst du runterkühlen auf fast 0 Grad Kelvin. Also so ziemlich so das kalt. Das ist die Tokamak-Version, ja. Wie es irgendwie nur geht. Und diese Magneten, die auf fast 0 Grad Kelvin runtergekühlt werden, die halten dann ein Plasma, was heißer ist als die Oberfläche von der Sonne. Also da hast du den heißesten Punkt im Universum sozusagen neben dem wärmsten Punkt im Universum und das soll dann funktionieren und da willst du dann noch irgendwelche Energie entnehmen und das soll dann auch noch weiterlaufen, quasi von selber sich selbst erhalten und so und das soll irgendwie funktionieren. Also das ist eine Herausforderung an Ingenieurswesen, die es wahrscheinlich so noch nie gegeben hat, wenn die das wirklich irgendwie hinbekommen. Also da irgendwie von auszugehen, dass das in greifbarer irgendwo greifbar ist, weil ja irgendwelche Leute mal mit einem Laser irgendwie das geschafft haben, so ein Plasma zu erzeugen für ein paar Sekunden oder so, ist vollkommen lächerlich eigentlich. Aber ja, lass mal so tun, als würden wir da nur ein bisschen Forschung reinstecken müssen und dann läuft das schon irgendwie in nächster Zeit. Also, Thunderfoot, er hat doch gesagt, das wäre Kriegstechnologie oder was? Ja, genau. Er hat auch gesagt, dass im Endeffekt diese ganzen Reaktoren, wo die jetzt alle irgendwie sagen, da passiert irgendwelche Durchbrüche oder so, das ist im Prinzip alles Kernwaffentests, weil wir ja keine Explosionen mehr machen wegen Erdbebengefahr und so. Sind ja diese ganzen Atomtests, die wir in den 90er Jahren zuletzt hatten, ja alle eingestellt worden. Und damit man aber trotzdem nochmal irgendwie gucken kann, wie das mit der Fusion so funktioniert, gibt es halt diese Laboranordnung. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum das alles gemacht wird und nicht um irgendwelche Energiegeschichten zu forschen. Weil das ja halt eben aus dem gerade genannten Grund mit diesen Herausforderungen an das Ingenieurswesen ja auch ziemlich, ja, jedem eigentlich klar sein sollte, dass das so halt nicht funktionieren kann. Also du wirst wahrscheinlich nicht den kältesten und den wärmsten Punkt im Universum nebeneinander kriegen und da dann irgendwie noch Energie abführen können und das so haben, dass das halt weiterläuft. Also Das ist einfach totaler Quatsch. Und, ja, ich finde auch die Idee, das auf der Erde in so einem Käfig halten zu können, schon absurd irgendwie, aber gut. Ein paar Sekunden ist es ja ohnehin gekriegt. Der Dreh. Ja, aber halt. Was nicht besonders absurd ist, genau wie du es gesagt hast, diese Tokamak-Bauweise ist nicht sehr gut. Es gibt noch die Stederator-Bauweise, da hat die Wissenschaft aber. Sehr viele Wissenschaftler haben gesagt, wir konzentrieren uns auf die Tokamak-Sache, die kriegen wir in 50 Jahren hin. Jetzt gibt es Durchbrüche bei der Stellarator-Angelegenheit, sogar in Deutschland, am Max-Planck-Institut, aber halt auch keine so großen Schritte, dass man da irgendwie Energieausbeute draus bekommen könnte. Aber ja, das ist der zweite Punkt. Im einen im Tokamak stecken Milliarden, Milliarden, Milliarden. Im Stellarator stecken ein paar hundert Millionen. Ja, hier gibt es mal wieder einen spektakulären Fall von Cancel Culture. Und er hat sich darüber berichtet, von Frau Susanne Schröter. Ich glaube, die hat auch bei diesen R21, oder wie hießen die Konferenz, ja, mitgemacht. Ja, ne? Ja, die ist eine von den Vorstandsleuten, glaube ich, von R21 auch. Ja, auf jeden Fall hat sie wohl irgendwie auf einer Veranstaltung jemand da gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wer war das? Ein bisschen mal nachgucken. Palmer. Boris Palmer. Palmer selber, ja, genau. Und dann und jetzt kriegt sie da Kritik von über 100 Kollegen oder eben 100 Wissenschaftler. Der Palmer hat aber schon auch ziemliche Scheiße geredet da. Also war klar, dass das richtig Ärger gibt irgendwie. Ja, aber die Leute waren halt da, um zu stören, ne? Und hat sich stören lassen. Er hätte sich halt nicht unbedingt mit den Verfolgen des Nazi-Regimes vergleichen müssen. Das, ja, das ist wahr. Kommt halt immer Scheiße an. Das ist einfach ein dummer Move. Ja, das ist so ein allerdings bisschen ist es aber auch, diese Empfindlichkeit auch die Sachen, auch, ne? Was dann daraus gemacht wurde. Das steht jetzt zwar hier in dem Artikel nicht drin, aber es gab, er hat ja dann jetzt seine grüne Parteimitgliedschaft jetzt doch abgegeben. Nach dem ganzen Kram, der da passiert ist, ist er jetzt ausgetreten bei den Grünen. Ja, und es gab dann Zitate von ihm, die mich aber erinnert haben an so Struggle-Session-Zeug, ne, mit von wegen, er müsse jetzt mit Experten sprechen, er hätte jetzt erkannt, dass er ein Problem hat und lauter solche Geschichten. Ach du Scheiße. Und das fand ich dann schon wieder ganz schön heftig. Also, ne, weil ich meine, irgendwelche im Eifer des Gefechts da irgendwelche komischen Vergleiche raushauen, kann man sich ja hinterher für entschuldigen. Und ist jetzt aus meiner Sicht auch kein Grund, irgendwie zu sagen, das ist ein Unmensch oder so. Ja, ich fand das einfach total überzogen, wie das dann hinterher. Und natürlich haben auch die ganzen Leute diese ganzen Entschuldigungen oder so, das interessiert dich natürlich überhaupt nicht. Und das wurde überall so dargeboten, so nach dem Motto, ja, jetzt hat er es endlich mal gemerkt, das haben wir ihm ja die ganze Zeit schon gesagt, ne, sozusagen, dass er ja ein ganz schlimmer Finger ist. Und jetzt hat er es endlich mal gemerkt und das ist natürlich alles furchtbar, ne, und das versuchen sie ja hier auch der Schröder da einen Strick draus zu drehen, weil die hat ja dieses Ding da an der Goethe-Universität zum Zentrum globaler Islam oder wie sich das nennt. Und da die da ja immer so Sachen halt problematisiert wie Kopftücher und solche Geschichten, ist sie ja auf der Abschussliste. Und jetzt haben sie ja auch wieder da wieder eine Möglichkeit, wieder den Hebel anzusetzen und ein bisschen zu hebeln in die Richtung von wegen, ja, das ist ja alles rassistisch sowieso, ne? Weil guck mal, der Palmer, der sagt ja auch Neger und deswegen ist das alles rassistisch und er vergleicht sich da irgendwie komisch und deswegen ist das ja auch alles klar, dass das alles den Holocaust relativiert und bla bla bla bla bla. Da wird ja immer alles dann wieder schön umgerührt. Dinge, die halt überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die für sich stehen. Ja, der Brotkorb verteidigt ihn aber ein bisschen oder so, sehr intensiv und beschwert sich über die 100 Kollegen, 100 Wissenschaftler, die sich da verbündet haben. Ich sage ja auch, da haben wir jetzt wieder alle möglichen Leute, haben jetzt hier mal wieder einen Punkt, ne, wo sie jetzt meinen, da das, was sie sowieso schon wollen, mal wieder ein bisschen voranzutreiben, ne, ihre Hegemonie da ein bisschen zu festigen, ja, und so genau. Eine Böse, die Dinge problematisiert, die sie nicht problematisiert haben wollen, der mal so richtig schön zu schaden, ne, und dem Palmer ja sowieso, aber ja, auch da halt wieder, ne, also was da alles so getan wurde, was das angeblich alles bedeutet und dass er natürlich sowieso ein ganz schlimmer ist und jetzt merkt er es endlich mal oder so, das fand ich schon alles ziemlich krass, das war schon alles ein bisschen China-mäßig. Ja, und ja, auch die Hochschulleitung hat eben, ist der Frau nicht beigesprungen oder so, ist ja ihre Mitarbeiterin. Könnte man vielleicht mal überlegen, ob man mal ein bisschen den Rücken stärkt. Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass die Uni Frankfurt der Schröter eher in den Rücken tritt. Kneifen auch alle den Arsch zu. So. Ja. Genau, das ist im Endeffekt natürlich eine Charakterfrage, schon ganz richtig, was der Titel auch schreibt. Jo, Michel Friedmann trendet. Okay. Ja, genau. Mit der Anna Schneider gab es hier was, nämlich war Michel Friedmann war zu Gast im österreichischen Parlament und ja, hat da halt in Richtung von dieser Linkspartei hier, wie heißt sie? ÖVP? Ja, wahrscheinlich, ne? FPÖ ist die andere. FPÖ meint, nee, so. FPÖ sind die Rechten, ne? Angeblich Rechten, ja. Und ÖVP ist mehr so CDU. Ja. SPÖ gibt es auch noch, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die haben doch damals den Heider-Jörg unter den Bus geworfen. Ach nee, ja. Das war anders. Ja, und der hat halt irgendwelche Sachen gemeint, von wegen, die Worte führen zu Taten und so. Also das hat er nicht benutzt, diese Formulierung. Sprache kann tödlich sein. Ja, genau. Dann töten sie mit vielen kleinen Schnitten die Seele dieses Menschen. Irgendwie sowas wird er gemacht haben. Genau. Ich kann den Typ nicht ab. Anna Schneider hat dazu gesagt, das klingt eher nach zeitgeistiger Befindlichkeitsprosa. Schöne Woche der Meinungsfreiheit allerseits. Und ja, auf diesem Tweet sind halt alle möglichen Leute angesprungen, zum Beispiel der Volker Beck. Seines Zeichens hat er ja irgendwie hier deutsch-israelische Gesellschaft und so. Und sag mir nicht, dass du hier Antisemitismus und doch, natürlich. Weil wenn du irgendwas falsch findest, wenn ich was irgendwas über den sagt. Alter, der Mann war in einen Fall von Menschenhandel Friedmann, verwickelt. Der Sympath Friedmann, der Mann hat offenlegen müssen, dass er sich Nutten bestellt und Koks nimmt. Der Mann ist überhaupt keine moralische Größe und das hat nuller damit zu tun, was seine Mutter für eine Glaubensrichtung oder Abstammung oder irgendwas hat. Ist der solche Typ Sendungen ist einfach so. Ein arroganter boah, ist ja jedes Mal knallevoll, wenn er so eine Sendung macht, oder? Naja. Die Augen drauf, halb acht und so. Der ist schon immer so. Der ist aber auch schon, seit er im Fernsehen aufgetaucht ist, hat er diese Überheblichkeit, dieses Nein, ich habe recht, nein, nein, nein, nein. Dann töten sie mit vielen kleinen Schritten. Schnitten. Ich kann den nicht ab. Ich kann ihn einfach nicht ab. Ja, also mal ganz abgesehen davon, die Sachen, die er gesagt hat, sind halt aus meiner Sicht kritikwürdig. Und nicht zustimmungspflichtig. Absoluter Quatsch. Und das muss man dann alles für sich sehen, ne, und trennen sowieso auch von ihm, ob man den jetzt mag oder nicht. Und ja, also. Ja, Sprache mordet Menschen, ist halt Weißbandpyramide. Jetzt ja, genau. Mit 30% mehr Friedmann. Ja, aber das ist dann halt Volker Beck. Ich würde gerne wissen, was der Springer Redaktionsstatut zur Meinungsfreiheit für Antisemitismus sagt. Matthias Döpfner, Bild, Welt. Ja, ganz sicher. Ist ja noch drüber. Ich meine, da springt der eine, da springt der eine Sucht die dem anderen zur Seite. Ja, so in der Art. Wir erinnern uns dran, dass er bei ihm mehrere szeneübliche Päckchen mit einem Rückstand von Drogen gefunden wurde, mit der man normalerweise in Berlin Sexarbeiter bezahlt. Oft junge Sexarbeiter. Ja, und hier haben wir die andere Seite des politischen Österreichs. Also ich bin ziemlich klar, die Diskursverschiebung ist vielleicht so, dass man heute schon sehr schnell als links bezeichnet wird, wenn man sich einsetzt für gutes Essen, für gratis Gesundheitsversorgung, für leistbare Wohnungen, wenn man Immobilienspekulation auf Leerstandsabgaben und alles Mögliche fordert. Da ist nichts Radikales dabei und ich glaube, es wird eher eine Definition sein, unten gegen oben wird es vielleicht heutzutage besser treffen. Kommt vielleicht auch daher, dass Sie Sympathien für Karl Marx gehegt haben oder wohl immer noch gegen. Würden Sie sich selber als Marxisten bezeichnen? Ich glaube, der Marxismus ist eine gute Brille, um auf die Welt zu schauen. Also ich glaube, ich bin ziemlich klar, die Diskursverschiebung. Ja, aber... Ja, das hätte der Scholz vor 20 Jahren auch gesagt. Da gibt es nur politische Seite, die man bekämpfen muss. Ich finde, die rosa Brille ist eine sehr gute Brille, um auf die Welt zu schauen. Ja. Die Moderatorin ist ja auch schon ganz rosa geworden. Wählt den nicht, Österreicher. Wählt den nicht und seine Partei nicht. Ist er von der SPÖ oder was? Ja, anscheinend. Der möchte SPÖ-Chef. Die deutschen SPDler reden auch so. viele. Und vor allem halt gratis Gesundheitsversorgung, wie halt der Steinmann ja hier auch schon sagt. Hast du schon mal davon gehört, dass wir dafür jeden Monat blechen müssen für diese Gratis-Gesundheitsversorgung, ob wir krank sind oder nicht? Ja, genau, Gratis-Bahnfahren. Es gibt kein Gratis-Essen. Ja, und auch mit den Kommunisten in Österreich. Also das gab doch auch in dieser einen Stadt, haben die doch auch irgendwie die Mehrheit im Stadtrat gehabt oder so. Ne? Ja, das war Salzburg, da hat der Mozart zusammen mit Salieri, da haben die Komponisten eine Mehrheit gehabt damals. Ja, wahrscheinlich. Und wir hatten ja auch vor Jahren schon irgendwelche super schlauen Feminismus-Magazine, die da rausgebracht worden sind, wo auch Werbung von der Kommunistischen Partei Österreichs drin war. Ganz zufällig, wo das ja nichts mit Linksextremismus alles zu tun hat, ne? Wissen wir ja. Das ist ja alles nur Freiheit und gut für die Frauen und so, ne? Und diese Geschichten hier, da muss man auch überhaupt nicht Worte führen zu Taten oder so jetzt irgendwie einschreiten. Ne? Das ist ja einfach nur ein Typ, der den Lehren von Karl Marx gut findet. Ne? Und alle Leute, die das in der Vergangenheit wollten, haben ja auch nur gute Dinge gebracht, ne? Und die Menschenwürde hochgehalten und so. Mehr ja, aber für sich selber getan. Hat er entschieden, nicht in eine marxistische Partei zu gehen, sondern lieber in der SPÖ, weil er da mehr Karrierechancen hat oder was. Das ist aber auch ein bisschen widersinnig, wenn man doch gerne durch diese kommunistischen Brille guckt. Ja. Ja, und noch eine brandheiße News kommt hier drauf. Veronika Kracher redet Bullshit. Redet Bullshit über Leute. Hier geht es irgendwie um diesen Jack Bozovic. Ich kannte den nur vom Namen her. Das ist halt irgendeiner aus Amerika, irgendwie aus dem rechten Spektrum. Mit anderen Worten, interessiert mich relativ wenig. Aber natürlich wird ja von Veronika hier zur Verkörperung alles Übels irgendwie, der ist mit allen vernetzt und hängt überall drin, ne, wacht auf, Schlafschafe. Und außerdem ist ja wohl ein Redner jetzt bei dieser CPAC-Konferenz in Ungarn, wo jetzt wohl auch Hans-Georg Maaßen einen Vortrag hält oder irgendwie redet oder so. Und deswegen muss man das ja jetzt miteinander verknüpfen, weil die wollen alle das Gleiche und dreimal durch die Raten Gamergate, ne? Gamergate ist auch mit dabei natürlich. Ja, unsere Einladung ist wie üblich irgendwo verloren gegangen und sie glaubt hier dem Southern Poverty Law Center. Ne, Stefan Molyneux ist ein wichtiger Gamergate-Akteur. Genau, Mädchen. Peter Molyneux ist ein wichtiger Game-Designer, aber Stefan Molyneux war. Ja, da hat es sowas durcheinander gebracht. Ne? So wird regelmäßig Neonazis, zu denen er eigentlich auch zählt. Zu ihnen gehören Richard Spencer, Identity, irgendwas. Stefan Molyneux. Die Proud Boys, Wisst ihr noch, Proud Boys, wie uns Gavin McInnes gesagt hat, wir sollen mit den Videospielen aufhören und irgendwie mehr pumpen und irgendwie. Und dann haben wir gesagt, fick dich, Gavin McInnes, verpiss dich. Das war schön. Ja, aber Veronika ist Expertin. Ja, die hat das alles mit. Nee, hat sie nicht. Sie zieht sich irgendeinen Scheiß aus dem Arsch. Aber für Hans-Georg Maaßen scheint es kein Problem zu sein, mit jemandem wie Jack Bozovic und anderen Vertreterinnen der radikalen Rechten auf einer Konferenz zu hängen. Denn der Feind steht ausschließlich links und das rechte Auge zudrücken kann er ziemlich gut, sagt die feministische Marxistin Veronika Kracher. Der wäre auf jeden Fall glauben, unter, unter Beziehung auf Southern Poverty Law Center, was schon erfolgreich verklagt wurde wegen wegen. Kann jemand dieses Avatar-Bild mit der Feministin-Brille bitte auf das, was war das Scrubs-Bild da mit den roten Fäden und so montieren? Wegen übler Nachrede wahrscheinlich, oder? Ja, wegen, Verleumdung. Ne? Gegen Majid Nawaz, der hat die ja verklagt, weil sie ihn als Extremisten da bezeichnet haben. Als anti-islamischen Extremisten oder so. Oh ja, Bud Badenser erwähnt gerade den 5 Millionen Dodo. Dollar hat er zugesprochen gekriegt. Mein Lieber. Ja. Der Bud Badenser erwähnt gerade den Ludo Narakon auf Steam und nennt das übel in Propagandamist. Da kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich wie so ein Anti-Gamergate-Kreiswix-Ding, dieses Ludo Narakon. Das sagt mir gar nichts. Was bedeutet das? Das sind halt Leute, die Spiele erwachsen machen möchten und die mehr Gefühle und Minderheiten und so. Achso, das ist dieses Ludologie und Narrative oder was da drin oder wie? Ja, also das halt nicht weniger Ludo, mehr Narra halt. Also wie das immer so ist bei denen. Ja, auf jeden Fall bin ich auf den Twitter-Kanal von dem Passowitsch gegangen. Da gibt es einen Link auf dieses hier, wo er irgendwie hier der Senior-Editor ist. Der Was haben. Tannhäuser Gate hat, glaube ich, recht, dass der sich Posobiec ausspricht, weil das C ist polnisch wahrscheinlich und das ist dann ein K. Kann sein. Und auf jeden Fall Struggle, Session, Kiss Musician, Grovels before Social Media Mob after being mobbed for speaking the truth about child sex changes. Das haben wir eine Story, dann how private Ja, schools Moment are the mal, habt breeding ihr das ground. mitgekriegt? Paul Stanley hat sich da ziemlich offen ausgesprochen. Der Gitarrist und Sänger von Kiss hat ziemlich deutlich gesagt, dass er nichts davon hält, wenn Kinder. Und er ist ja auch jemand, der durchaus feminin aufgetreten ist in Stiefeln und Lack und was weiß ich. Und er hat auch gesagt, es ist halt nichts. Also jeder kann das natürlich machen und steht jedem frei, irgendwie aufzutreten, wie er will, aber man sollte da halt nicht für Kinder das ganze Leben dran hängen. Und dafür hat man ihn dann zerfleischt. Ja. Das ist schon bitter. Privatschulen sind ein Breeding Ground für Woke Ideology. Gibt es hier einen Artikel, irgendwas mit Glenn Beck beschwert sich bei Fox News, dass sie Tucker Carlson irgendwie rausgeworfen haben. Satanischer Tempel in Pennsylvania Schule. Solche Geschichten halt, ne? Also irgendwelche Sachen, die da, aber das ist kein Rechtsextremismus, was man hier liest. Nichts davon geht irgendwie in die Richtung Rechtsextremismus. Und Er das ist ist. halt konservativ und hat Aufregerthemen. Das ist Ähnlich mit euer dem DeSantis momentan, der das ist ist dem auch euer in Dornen, linker würde ich sagen, Kulturkampf, vorwerfen. auf den man hier eingeht natürlich. Und deswegen mögt ihr das natürlich auch alles nicht. Aber nichts davon ist in irgendeiner Art und Weise rechtsextrem. Also sorry. Ja, aber der Professor Beck ist halt auch jemand, der auf Twitter sehr pointiert austeilen kann und das auch gerne Ja, tut. das kann sein. Und ich habe da halt auch irgendwas Und von wegen deswegen Religion hier und hassen da die den gewesen und einfach. so. Ne? Und Ja, es deswegen reicht auch das. offensichtlich schon, wenn man da bei bestimmten Themen eine bestimmte Position einnimmt, dann bist du irgendwie, bist du dann als rechtsradikal oder sowas Ja, wenn der Veronika fähig. Kracher solche Sachen Ja. auspackt, dann weißt du halt von vornherein schon, dass nichts dahinter steckt. Ja, das Und selbst wenn stimmt. sie da jetzt mal einen Zufallstreffer gelandet haben würde. Ne? Also. Ja. Aber das ist halt Expertise so, ne? Von der Frau. Ja, ihr fährt von Uni zu Uni und quatscht die Leute voll mit dem Zeug. Psst. Böse Männer. Ja, nicht nur das. Insults. Und so. Ja, dieses hier, da haben wir mal einen Sonderstream zu gemacht. Das war hier das Republika 2019 Panel Heimat My Ass. Ne, mit Frau Vorotan. Und da musste ich jetzt neulich dran denken, weil ich ja da in Berlin in der Station war, bei dem Parteitag von der FDP. Und früher, zu dieser Zeit hier, 2019, war das ja auch noch hier von der Republika. Die waren ja immer 2, 3 Wochen später nach der FDP dann meistens. Waren sie da in der Station und haben ihren Krempel da verzapft, unter anderem hier auch diese Geschichte. Und wer da auch noch dabei saß, war die Frau Atermann, also zwei Menschen, die jetzt hier von unserer wunderbar tollen Ampelregierung berufen sind, um über Rassismus in dieser Gesellschaft hier zu urteilen und diese Gesellschaft zu verurteilen, wie schlimm die doch ist und wie grausam hier die Leute alle, was die so für Ansichten haben und so. Und das sind die Diskriminierungsexperten. Na, die absoluten Diskriminierungsexperten, die genau wissen, wie das mit der Diskriminierung ist. Wo man das sogar in den Koalitionsvertrag schreiben musste, dass hier das Dezim-Institut von der Frau Vorotan, dass das engagiert wird, um über Rassismus zu befinden in der Gesellschaft. Na, und es gab ja jetzt auch vor 2 Wochen wieder so einen neuen Rassismusbericht, dieses Mal von noch wieder wem anders, aber mit natürlich mit der Bertelsmann-Stiftung, aber natürlich mit derselben, wieder mit denselben Sachen, dass ja, wenn man die Leute so und so fragt, dann kommt ja dann heraus, dass sie nicht Hurra schreien über irgendwelche Dinge und deswegen sind die natürlich ganz furchtbar rassistisch, weil wenn man nicht Hurra schreit über irgendwelche Leute, die andere Ansichten haben, hier, wie unser Zusammenleben gestaltet werden soll, dann kann das natürlich nur bedeuten, dass man irgendwelche Vorurteile hat, weil irgendwelche Urteile mit Dingen, die hier passieren in der Gesellschaft, die man wahrnimmt, kann man sich ja nicht bilden, weil das sind ja nur Verschwörungstheorien und so. Da passiert ja eigentlich überhaupt gar nichts. Eigentlich ist ja alles bestens und wenn man da doch irgendwas wahrnimmt, dann muss das natürlich an den Vorurteilen liegen, die man ja sowieso schon hatte. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Und hier fand ich was ziemlich bemerkenswert zurückblickend, weil, wie gesagt, das ist die Dame, die die Diskriminierung verkörpert, die weiß, was Sache ist. Und das würde ja nicht passieren, dass diese Dame irgendwo in so einem Land ist, wo es richtig Diskriminierung gibt, ne, und dann dass da irgendwie nichts feststellt oder so. Das ist ja quasi ausgeschlossen. Also hören wir doch mal rein, ne, was sie uns so zu sagen hat. Der Sorge um die bayerische Heimat war in dem Falle gar nicht an sowas Identitäres gekoppelt, sondern an Infrastrukturmaßnahmen. Aber ich gebe dir recht, dann kann man das auch nennen Ministerium für gleichere Lebensverhältnisse. Das ist wahrscheinlich etwas konkreter. Und vielleicht auch noch mal kurz zu diesem Heimat-Ding, obwohl wir eigentlich den nächsten Step nehmen wollten. Du hast ja erwähnt, dass ich gerade in Teheran war und ich habe auch zufälligerweise, als ich dort war, musste ich einen Artikel schreiben für das Kursbuch und das Thema war Heimat. Und weil ich so uninspiriert war, als ich dort war, habe ich gedacht, ich interviewe einfach mal meine Familie und frage die, was sie zur Heimat sagen. Und ich habe es zuerst mit meiner iranischen Familie versucht und gesehen, funktioniert gar nicht, weil dort gibt es das Wort Heimat nicht. In Teheran. In Teheran, ja. Dort gibt es das Wort Heimat nicht, dort gibt es Nation und Haus. Und wenn man Heimat sagt, ist für die meisten Menschen Nation das, was sie meinen. Und dann kommen sie ganz selbstverständlich immer über das Land. Dann habe ich meine deutsche iranische Familie, also meine Kinder und meine Eltern, alle die in Deutschland wohnen, normalerweise gefragt, die mit dem Wort Heimat was anfangen können. Und dann war genau das, was man einfach so erwartet, also interessanterweise für alle positiv. Dann das, was du eben gesagt hast, da wo ich herkomme, das ist das, was man als erstes sagt. Manche sagen konkrete Orte, andere sagen ganz fluide Antworten, da wo du wohnst, da wo meine Familie ist, da wo meine Freunde sind, das ist die Fluidität von Heimat. Und andere sagen, da wo ich selbstverständlich bin, da wo man meinen Namen kennt und da wo ich mich wohlfühle. Also, ich habe gerade vor wenigen Minuten gelernt, Heimat ist da, wo die Rechnung ankommt, habe Heiner Müller gesagt. Ich habe es nicht nachgegoogelt. Aber. Genau, oder es gibt auch Heimat ist da, wo sich mein Handy automatisch ins WLAN einloggt. Also Republika. Insofern Selbstverständlichkeit. Und das ist dann wieder so überraschend. Dass ja, Moment, da kommt noch was. Aber wir fassen mal zusammen, die persische Sprache hat kein Wort für Heimat. Was ja irgendwie überhaupt nicht in keiner Weise wertend oder irgendwas ist, warum sie darüber überhaupt redet, wenn es dieses Wort da gar nicht gibt. Verstehe ich nicht so ganz. Und Heimat ist da, wo die Rechnung ankommt, finde ich grauenhaft, genau wie Heimat ist da, wo sich das WLAN irgendwie grauenhaft. Dass man ganz oft sagt, Heimat ist für jeden etwas anderes, stimmt, aber ich bin ja jetzt Sozialwissenschaftlerin, wir arbeiten mit Kategorien. Am Ende des Tages ist es nicht für jeden was anderes, es sind immer diese drei Sachen. Ein Ort, ein Beziehungszusammenhang und ein Gefühl. Und das in ein Ministerium zu gießen, ist reichlich komplex und kompliziert und unnötig. Und es stimmt, dass es halt zeitlich in das passt, was wir erleben. Aber am Ende des Tages ist das Wort nicht dafür zu blamen. Und ich glaube, das Interessante ist, wir erleben sowas Ähnliches, was wir mit Religion schon mal hatten. Es gab diese große Phase der Modernisierungstheorien, wo alle, die sich für modern und links hielten, der Überzeugung war, Religion wird aussterben und es ist für jeden, der irgendwie ein bisschen weitergekommen ist, eine vormoderne Kategorie und unwichtig. Aber wir stellen fest, es gibt sehr viele Menschen, für die ist das und bleibt das eine relevante Kategorie. Und damit müssen wir irgendwie umgehen lernen. Ja. Ja, weil ja der Iraner, der in Deutschland lebt, wenn er den Begriff Heimat jetzt kennt, dabei nicht automatisch zum Beispiel an seine Heimat in Teheran denkt. Ne? Und eben nicht an Deutschland. Also je nachdem, wie derjenige halt drauf ist. Und er sagt, mir gefällt es hier und so. Aber die Konzepte, das ist ja kein weißes Konzept, so wie sie uns das hier verkaufen will, sondern das ist dem Menschen irgendwo inhärent, dass er, wenn er irgendwo aufwächst, geprägt wird von dieser Gegend. Ja, aber das, worauf sie jetzt hier ankommt, ist, wir haben die Dame, die frisch aus dem Iran eingeflogen kommt und das, was sie da wahrgenommen hat, was da passiert, na, das war ja 2019, jetzt vor diesem ganzen Krams, Aber dieses System hat sich ja überhaupt nicht geändert. Diese ganzen Probleme, dass die Leute dann nicht in der Öffentlichkeit rumtanzen können und sich die Haare bedecken müssen und so, die gab es ja alle schon. Nur, dass die Leute sich immer mehr dagegen wehren, das hat sich geändert. Und das ist die Diskriminierungsexpertin hier und was die uns hier erzählt, wie furchtbar islamfeindlich wir alle sind. Ne, das ist ja das, was da rausgekommen ist bei ihrem Dezim-Kram, so Wunder oh Wunder. Ne? Aber die Religion, ne, das haben wir ja gedacht, das Religion ist total unwichtig, aber die Religion ist wichtig für die Leute. Ne? Das ist das, was da wahrgenommen wird. Die Religion ist wichtig für die Leute, der Islam ist wichtig für die Leute. Das ist das, was Diskriminierungsexpertin hier da irgendwie festgestellt hat. Die Religion ist wichtig. Ja. Ne? Also finde ich unglaublich. Das ist auch nicht passend irgendwie, das nicht. Religion und Heimat, das finde ich als Vergleich, finde ich das unpassend. Ja, da hast du die verdammte Expertise von der Dame. Das ist die Expertise. Ja. Es ist nicht irgendwie Diskriminierung oder so, dass die Leute da geprügelt werden und sich irgendwie anziehen müssen oder so. Das ist keine Diskriminierung, aber es ist Diskriminierung, wenn die Islamisierung in Deutschland nicht vorangeht, weil die Leute sagen, nein, das ist Diskriminierung. Das ist einfach nur Vorurteile und Ablehnungen von Leuten und Rassismus und so. Das ist hier die Expertise von der Dame. Ja. Das ist genau die Expertise. Ja, wir haben ja gedacht, die Religion wäre nicht wichtig und die Religion ist aber wichtig. Das weiß so jemand. Und so solche Sachen schreibt sich so jemand auch in seine Anklageschriften hier gegen die deutsche Gesellschaft rein. Aber andere Dinge werden da nicht festgestellt. Ne, man kommt aus dem Iran zurück und alles ist prima. Aber die Religion ist wichtig. Ja, ja, alles klar. Ist klar, Mädchen. Ja, und zum Iran-Thema haben wir hier auch einen Antrag gehabt oder einen Beschluss jetzt beim Parteitag von der FDP. Und ja, aus meiner Sicht könnte er das alles komplett vergessen, weil genau solche Sachen, wie die Dame da eben gesagt hat, nämlich die Dinge, die hier bei uns in Deutschland passieren, überhaupt nicht dann stattfinden, sondern man möchte irgendwelche Religionsgarden von Mullah-Regime und ihre Stellvertreter und so gerne international ächten. Was ja, kann man alles fordern, aber aus meiner Sicht bringt das alles überhaupt gar nichts, wenn wir auf der anderen Seite hier halt solche Leute wie die Frau Vorotan haben und die in irgendwelche einflussreichen Positionen buxieren, wo sie dann wieder sagen können, nee, nee, nee, hier aber jetzt irgendwie den Leuten mit Kopftuch sagen, sie dürfen keine Richter werden oder so. Das geht aber gar nicht, das ist ja total rassistisch und so. Und dieser Einfluss von der Religion, den irgendwie klein halten zu wollen oder so, das ist ja alles total rassistisch und vorurteilsbehaftet und solche Dinge. Also solange wie das hier alles weiter auf dem Vormarsch ist und auch wenn hier drin steht, dass man diese ganzen Zentren da in Hamburg, die man ja auch schon seit Jahren kennt, aber die auch immer nur weiter gefördert werden, obwohl alle möglichen Leute sagen, dass man das beenden sollte und so und hier wollen sie es jetzt auch noch verbieten und so weiter und so fort. Ja, also ist alles schön, dass man das fordert, aber ich sehe da noch lange nicht, dass man das Problem halt eben wirklich komplett erkannt hat, so wie halt eben mit der Dame, weil sobald die dann wieder ankommen und heulen und sagen, ach, das ist alles so rassistisch, da wird das dann aus meiner Sicht wahrscheinlich eigentlich eher alles sang- und klanglos irgendwo im Nichts verlaufen. Und dann gibt es natürlich hier noch wieder die Behauptung, dass das ja jetzt alles nur mit den Frauen sich da zeigen würde und dass man da jetzt irgendwie mehr gucken müsste, was mit den Frauen ist, weil man das ja sonst nie getan hat und lauter solche Behauptungen. Und ja, die finde ich natürlich auch ein bisschen sexistisch und nicht unbedingt passend. Ja. Und hier haben wir nochmal die Mercator-Stiftung mit der Frau Gümüşay, die hatte ein Fellowship, das ist wohl ausgelaufen dieses Jahr von der Mercator-Stiftung, die hatten wir ja eben schon, die allen möglichen Krempel unterstützen. Beschreibung des Projekts: Kübra Gümüşay setzt sich mit ihrem Fellowship mit den Bedingungen zur Schaffung einer gerechten Gesellschaft auseinander. Die Voraussetzung dafür sieht sie im Transformationsprozess hin zu sogenannten realen Utopien, deren Verwirklichung nur den Schritt von der Analyse der Realität in Klammern Beobachtung hin zur Intervention in die Zukunft in Klammern Handlung gelingen könnte. Ja. Genau, klingt alles überhaupt nicht marxistisch. Sie möchte untersuchen, unter welchen Bedingungen die Umsetzung erfolgreich ist und was wir vor Ort lernen können, was wir von diesen Orten lernen können. Ja, die Frau Gümüşay, die ja auch schon bei der Republika gesprochen hat und der man ja auch eine Nähe zu diesem islamischen Zentrum in Hamburg nachsagt. Utopien in der Gesellschaft, Mercator Stiftung, GmbH. Ja, witzig. Und dann bin ich mal gespannt, liebe FDP, was machen wir jetzt mit der Frau Gümüşay und so? Wird die überall ausgeladen? Kriege ich die keine Förderung mehr? Sämtliche Sachen, wo die irgendwie drin verbunden wird, werden gecancelt, ja? Oder wird das alles weiter betrieben, weil es ja freies Land und kann man ja nicht einfach sagen, dass irgendwelche Dinge falsch wären oder so. Geht ja nicht. Die neuen deutschen Organisationen, das postmigrantische Netzwerk Do Something Great, PartnerInnen-Seite, die Geschäftsstelle der neuen deutschen Organisation wird gefördert durch die Stiftung Mercator. Ups. Ja, wer hätte es gedacht? Schon wieder die. Weitere okay. PartnerInnen waren bisher die Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, FDP, was machen wir denn jetzt damit? Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Ja, FDP, was machen wir denn jetzt mit denen? Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Ja, FDP. Was machen wir denn da jetzt? Was ändern wir denn jetzt? Wie kriegen wir denn das alles da raus? Die FDP hat eine Antwort drauf. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration. Die Niedersächsische Lotto-Sportstiftung. Sport vor allem. Neue deutsche Organisation. Do something great. Nämlich motzen über die Gesellschaft, dass sie so furchtbar ist. Und das Familienministerium räumt finanzielle Vorzugsbehandlung des grünen nahen Projektes Gegneranalyse ein. Hier von den Nachdenkseiten und die Gegneranalyse, das waren ja die, die unter anderem über die Nachdenkseiten so ein merkwürdiges Dossier verfasst haben, wie rechts und schlimm die doch angeblich sind und halt generell Gegner der liberalen Ordnung sozusagen. Sollen da drin irgendwie, mit denen will man sich da befassen, wollte man sich befassen. Und jetzt haben die Nachdenkseiten quasi geschrieben oder erfragt, dass im Endeffekt Dingsbums da kriegt, soll eigentlich 10% braucht man mindestens andere Mittel, um so eine Förderung zu bekommen. Und es ist von Teilfinanzierung die Rede, das sehen wir ja auch in den Einblendungen. Mhm. Aber wie man hier halt aus diesem Geschäftsbericht sieht, gibt es halt Eigenmittel 0 Euro, andere Drittmittel 0 Euro an diesem Projekt von dieser Gegneranalyse. Und ja, die haben dann halt auf Anfrage, haben die halt gesagt, ja, die konnten es glaubhaft machen, dass sie sich drum gekümmert haben, da irgendwen anzuwerben, aber hat halt nicht geklappt. Und dann ja, vor allem sind die einfach zu blöd, weil normalerweise kann man diese Sachen über Personalkosten und sowas einbringen, also das eigene Engagement. Die sind einfach noch zu doof, um das richtig zu machen. Stimmt auch, ja. Steht ja, glaube ich, auch irgendwo drin, ja. Ja, das haben sie halt gesagt, dann haben wir halt eine Ausnahme gemacht. Und außerdem geht es noch um die Demokratie-Leben-Geschichte und da kann man eigentlich nicht irgendwelche Erwachsenen ansprechen, sondern Jugendliche und deren Eltern und so. Und das ist auch nicht geschehen in diesem Zusammenhang. Ja, dann könnt ihr euch mal kurz drüber unterhalten. Ich muss mal eben weg. Tschüss. Carlos Braun können wir nicht. Und da war das Demokratie-Leben weg. Ja, also diese Projektförderung ist halt gezielt eingesetzt worden, um im privaten Raum Journalisten zu drangsalieren. Und da ist diese Förderung natürlich in jedem Umfang eigentlich schon skandalös, meiner Meinung nach. Aber dass da jetzt die sich nicht mal die Mühe gemacht haben, das Feigenblatt von den 10%, 10% Eigenanteil an der, okay. Ja, das haben sie viel gefördert, ohne dass das irgendwie, ohne dass es irgendwo stand. Und denn diese eine Sache von den Männerrechtlern haben sie nicht gefördert, obwohl es eigentlich vorgesehen war. Die machen, was sie wollen. Ja, und vergisst du doch mal irgendwie 10% irgendwo zu zahlen. Beim Jugendbeitrag oder beim Finanzamt. Finanzamt oder bei irgendwem anders. Zahl doch mal 10% nicht. kannst du nachzahlen. Gucken, was dann passiert. Muss ich nachzahlen. Aber hier wird halt gesagt, ja, nee, wir haben alles, wir haben genau gesehen, der Herr Maßaffe hat sich ja bemüht, das Geld aufzutreiben. Deswegen sehen wir jetzt darüber hinweg. Habe ich noch nie gehört von der Behörde. Komischerweise. Ist offensichtlich nur für Freunde von Robert Habeck oder das Umfeld dieser Partei oder so. Ist halt schön, wenn die Leute, die den Aktivismus machen und die Leute, die den Aktivismus finanzieren, sich alle kennen und duzen und auf Partys zusammen rumhängen und alle in Berlin wohnen und so. Ist voll gut gegen den Filz. Ja. Diese Lippert haben die nicht auch schon so komische Sachen gemacht mit der Stehlenfeld bei dem vom Haus oder sowas? Und hier ist nicht auch. Das war Projekt hier, wie hießen die? Politische Schönheit. Ach so, ja, okay. Zentrum für politische Schönheit. Mhm. Oder war es Peng? Ich krieg die ja immer durcheinander. Der Chris weiß es nicht. Nee, das stimmt schon was. Aber ich meine, das war Zentrum für politische Schönheit gewesen. Ja, ich auch. So, du sagst. Wir geben so viel Geld aus für so viel Scheißdreck, wirklich. Das ist unsagbar. Ja, hier sieht man auch nochmal eine Liste. Ich kann nochmal die vorlesen, weil man die unten vielleicht nicht sieht, wegen den Affen. Von unten nach oben, Hass im Netz. Rechtsextremismus, Rassismus, Prävention und Deradikalisierung und Strafvollzug und Bewährungshilfe. Was da? Oh, jetzt ist es verschwommen. Phänomenübergreifende Prävention, Wechselwirkungen einzelner Phänomene, Deeskalationsarbeit, linker Extremismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, islamistischer Extremismus. Schließen sich die beiden nicht, die beraten wahrscheinlich gegenseitig. Homosexuellen und Transfeindlichkeit. Antisemitismus, Antiziganismus, Chancen und Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft, Vielfalt und Antidiskriminierung, Demokratieförderung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, das ist natürlich der beste Punkt. Demokratieförderung im Kindesalter, ja, das ist natürlich, ne, man muss die Jungen kriegen. Und nicht alle von diesen Punkten sind jetzt sinnbefreit, würde ich sagen, aber bei manchen versteckt sich halt einiges Seltsames. Also, und die haben halt nicht für Hass und Hetze im Netze oder Rassismus oder Antiziganismus oder was weiß ich, Fördergelder bekommen und deswegen die Nachdenkseiten angeprangert, sondern wegen Demokratieförderung im Jugend- und Jugenderwachsenenalter, wenn ich es richtig verstanden habe. Den Rest kann der Chris jetzt vielleicht weitererzählen. Ja, nee, das stimmt schon. Ja, und im Endeffekt erfüllen die halt nichts von diesen Sachen, die da irgendwie reinpassen würden als Voraussetzung. Aber ja, man kann es ja machen und gibt Geld dafür, scheinbar. Demokratie leben. Ja, hintenrum über das Bundesministerium für zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit oder irgendwie sowas. Ganz komisches Ding, habe ich noch nie gehört. Ja, ganz komisches Ding, habe ich noch nie gehört. Das ist eine gute Überleitung in dem Fall jetzt. Fahr doch mal ab, Chris. Mhm. Und zum Beispiel viele Leute sagen halt beim Gendern, das ist gegen den Lesefluss. Und ich denke so, ja, weil es soll auch, also für mich ist der Anspruch, die deutsche Sprache zu demolieren, weil dieses Narrativ von dem Schutz deutscher Sprache ist halt so rechts und Leute fallen die ganze Zeit drauf rein. Weißt du, die gleichen Opfer, die als ich in der Schule war, über Anglizismen, die deutsche Sprache zum Verwesen bringen, abgeätzt haben. Oder so ein Bastian Sick, der so die Rechtschreibfehler von Ausländern irgendwie als Bücher publiziert. Ich bin so, ja, herzlichen Glückwunsch. So, Du meinst so, wenn Bastian Sick so dieses auch, das Apostroph falsch setzt, ja. Ist ja nicht nur Ausländer. Ich meine, ja, das stimmt. Es war auch, ich habe damals auch drüber gelacht und manchmal ist es auch funny, weil es die Bedeutung von Sachen ändern kann. Aber ich denke so, wenn das so dein Steckenpferd ist, dann ist mein Steckenpferd, auf die deutsche Sprache keinen Fick zu geben. Und wenn es irritiert, dann irritiert es. Mich irritiert fast alles, jeden Tag, weißt du, wie ich meine? And I still live long. Weißt du, wie ich meine? Mich irritiert fast alles, jeden Tag. Wie immer sind die Woken ganz nah dran, die Wahrheit zu begreifen. Und dann drehen sie sich um und ignorieren die und demolieren lieber die deutsche Sprache. Weil die deutsche Sprache bewahren zu wollen, ist so ein total rechts, dass da die Leute drauf reinfallen. Ich meine, hat sie ja recht, ja? Dass sie auf so eine rechte Nummer reinfallen, wie dass man die Sprache halt nicht einfach verschandeln sollte. Weißt du, wie ich meine? Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, was ich meine. Vor allem Bastian Sick, der hat sich über jeden lustig gemacht damals. Der hat sich über alle lustig gemacht. Ich meine, über Peggy's Star Center, genauso wie über jeden anderen. Ja, ist sie nicht Journalistin oder was? Ist es doch, nee, ist doch abgedankt. Ja, aber bisher war sie doch eigentlich schon. Das ist doch Sprache, ist doch ihr Werkzeug. Die macht jetzt eine, sie hat jetzt ihre Kolumnen gesammelt als Buch rausgebracht. Oh, und macht damit eine Lesereise. Ich habe schon überlegt, ob ich den OPEX besuche und wir da zusammen hingehen. Bei ihm im Ort ist sie nämlich irgendwann im Juni oder so. Also, jetzt ist sie bestimmt noch frei. Wir fliegen doch da eh raus. Als straighte weiße Männer sagen, so, eure Sorte bedienen wir hier nicht. Siehst du, Kleider? Ich bin eine Lady. Genau, stimmt. Das wäre eigentlich königlich, mit Kleidern dahin zu gehen. Aber hänge, ja, was denn? Riefst du mich jetzt raus? Was soll ich machen? Ja, und wenn das Bundesinnenministerium jetzt auch männerfeindliche Straftaten zählt, welchen Journalisten würdet ihr verpflichten, um darüber zu schreiben, objektiv und informativ? Mohammed Amjahid war nicht eure Antwort, das wundert mich, aber der Spiegel hat es trotzdem gemacht. Und Mohammed lässt sich hier halt darüber aus, dass das eine völlig... also erstmal geht es natürlich um Frauenfeindlichkeit. Regelmäßige Fälle von Frauen, die von ihrem Partner misshandelt oder sogar getötet werden, Femizide, Frauenfeindlichkeit kann politisch motiviert sein, aber auch homosexuelle Transpersonen oder Menschen ohne eindeutiges Geschlecht sind regelmäßig Opfer von Beleidigungen, bla bla bla bla bla. Also ein ganzer Absatz vergeht, bevor Männer überhaupt benannt werden. Ja, und es ist jetzt halt, gibt geschlechtsspezifische Hasskriminalität in drei Kategorien. Nämlich geschlechtsbezogene Diversität, also Transpersonen, Homosexuelle, Nichtbinäre, Frauenfeindlichkeit und neuerdings auch Männerfeindlichkeit. Und dann macht er sich darüber lustig, dass es da ganz wenig Taten nur gab, die gemeldet worden sind. Das zu hören von jemandem, der immer wieder die Dunkelziffer ins Feld führt, wenn es um Frauen geht, und dass es noch viel mehr Taten gibt, als wir sehen, dann so zu tun, als würden Männer, die noch dazu gesellschaftlich vor dem Debakel stehen, dass sie halt scheiße aussehen, wenn sie zugeben, dass ihre Frau sie misshandelt. Und egal, wie offen sich alle geben, lachen trotzdem die Leute. Ne? Und das wird ein Mann sich dreimal überlegen, ob er mit sowas halt an die Öffentlichkeit geht. Ja, und das nimmt Mohammed jetzt zum Anlass, hier im Endeffekt drüber zu lachen, weil es wurden ja in der gleichen Zeit 191 frauenfeindliche Straftaten registriert, sowie 336, die gegen Transpersonen oder Menschen ohne eindeutiges Geschlecht gerichtet waren, in Berlin. In Berlin, ja. Über 100 allein in Berlin, so rum. Ja, woran liegt das wohl, Mohammed? Woran liegt das wohl? Es hat irgendwas mit dem Namen zu tun, den du trägst. Aber es will mir nicht in den Kopf gerade. Ja. Und dann kommt auch noch dann erzählt er halt, es gibt halt zum Beispiel einen Schriftzug Patriarchat zerschlagen. Das ist einer der Fälle, der gemeldet wurde und darüber macht er sich halt lustig. Also, ja, gibt keine falschen Methoden, nur falsche Ziele. Die Linke im Bundestag zweifelt daher grundsätzlich den Sinn der neuen Kategorie unter den politisch motivierten Straftaten an. Männlichkeit ist kein Feindbild rechtsextremer Ideologie und Männerhass kein Motiv rechter Gewalt. Ebenso wenig wie es eine Heterofeindlichkeit von rechts geben kann, gibt es eine Männerfeindlichkeit von rechts, sagt Petra Pau. Petra, du kommst doch noch aus der DDR, du solltest doch eigentlich wissen, wie das mit der linken Feindlichkeit sein kann. Oder hast du das schon wieder vergessen? Oder findest du das immer noch gut? Bei Männerfeindlichkeit handelt es sich um eine Scheinkategorie, unter dem Deckmantel empirischer Neutralität, sagt Pau. Sie fordert, die neue Kategorie rasch wieder aus der Statistik zu streichen. Bubba. So einfach kann man ein Problem halt natürlich auch wegreden. Ne? Gibt's halt nicht. Die ganzen Männer, die ihr Leben lang gezeichnet sind von dem, was Frauen ihnen angetan haben, die lügen wir einfach mal weg, machen wir. Ne? Und wir wissen alle, dass Frauen halt eben dann nicht die Hand heben, sondern gerne psychisch die Leute misshandeln. Und das kommt dir gar nicht vor. Aber mach du dich weiter lustig, Mohammed. Mohammed hat diese Woche auch gefordert auf Twitter, dass seine Eltern Reparationen kriegen, weil die hier in Deutschland für so wenig Geld arbeiten mussten und keine Anerkennung von ihrem Chef gekriegt haben. Dafür möchte er Reparationen. Er hat das wirklich ausdrücklich so genannt. Weil seine Eltern hierher gekommen sind, hier viel mehr verdienen konnten, als sie es in Marokko je gekonnt hatten, sich was aufbauen konnten, ihren Jungen in die Schule schicken, damit er lesen und schreiben lernt. Er schreibt halt nur Unsinn, aber das konnten die ja nicht wissen. Oh ja, die Geschichte habe ich auch gelesen, die ist lustig. Die Überschrift passt nicht zur Unterschrift, Unterüberschrift. Nee, ich weiß nicht, wer die eingereicht hat, aber die Geschichte ist... die Geschichte ist, dass jemand in Berlin von so Amt zu Amt gegangen ist und sich dort jeweils halt neue Ausweise hat ausstellen lassen, weil er trans ist. Ja, Moment mal, also soweit ich das verstanden nicht Ausweise, habe... alles Mögliche hat er sich ausstellen lassen, Krankenkassenkarten, alles Mögliche. Nee, soweit ich das verstanden habe, hat er geklaute Ausweise gehabt und gemeint, das ist mein alter Ausweis, jetzt habe ich mich hier aber ändern lassen. Und okay, jetzt brauche ich einen vorläufigen neuen Ausweis, also einen vorübergehenden. Und die hat er wohl ganz häufig bekommen auch. Und damit hat er dann alle möglichen Verträge abgeschlossen und was weiß ich nicht, was alles. Also quasi mit seinem Bild, aber im falschen Namen, hat er dann Ausweise gehabt. Richtige amtlich ausgestellte Dokumente. Und das scheint wohl mehrfach funktioniert zu haben, bis es dann irgendwie doch mal jemand in Berlin gemerkt hat. Und nachdem er das mal wieder probieren wollte, er dann aufgeflogen ist. Ja, aber... Es kann ja nur ein ganz böser Rechter gewesen sein, der... Sonst wird das ja keiner... Ja, der hat so einen Namen, aber von nicht von dem Rechten. Sondern nee, Sabri-E. Der Name hört sich überhaupt nicht so recht an, Sabri-E. Nee. Hm. Kann sich jeder einen Reim drauf machen. Oh ja. Ja, das ist auch Berlin hier, auch schon wieder 2 Wochen her. Das ist so ein Plakat, das Bild ist wohl von der Agentur, also nicht extra dafür produziert worden, aber das, was sie da drauf geschrieben haben und so, das gehört natürlich zu dem dazu, der das hier gemacht hat. Da steht nämlich drauf, queer und ein Sternchen E, gut, Sternchen R, Erzieher, Sternchen in. Das ist uns wichtig. Bewirb dich. Und das Ganze ist hier irgendwie von Vielfalt, irgendwas mit Vielfalt. Warum muss die Person da irgendwie so fetischmäßig auf dem Bild sein? Warum konnte die nichts anhaben und irgendwie eine andere Haltung einnehmen? Ja, aber spielt das eine Rolle? Das ist ja lustig, dass ihr das so kokett da draufschreibt. Spielt das eine Rolle? Ja, offensichtlich, sonst würdet ihr das nicht so darstellen. Ich würde Tazio Müller nicht meine Kinder beaufsichtigen lassen, sage ich mal ganz vorsichtig. Das ist der Verein für aktive Vielfalt. Ein für aktive Vielfalt. Guck mal, ob die Mercator-Stiftung da drin steht. Ich sehe nur Europa. Die alte Matroschka-Puppennummer. Am Ende ist immer die Mercator-Stiftung drin. Vielleicht über Umwege oder so. GmbH, muss da dazu sagen. Nicht, dass noch jemand denkt. Ist ja irgendwas Stiftungsmäßiges. Tja, hier haben wir einen Artikel über eine Studie, die sagt, ich fasse es mal zusammen und lasse es als Leseempfehlung hier, denke ich, dass Transkinder, das ist allein der Begriff, kriege ich schon, stellen sich bei mir schon alle Nackenhaare auf, dass die mehr Psychopharmaka verschrieben bekommen nach dem Beginn ihrer Genderverwandlung als davor. Also die psychische Gesundheit, von der ja immer gefaselt wird, wenn es darum geht, Teenagern solche Konversionsdinger aufzuschwätzen. Nämlich, die würden sonst ganz schrecklich psychischen Schaden nehmen. Das scheint nicht so zu wirken. Und in dem Artikel steht auch ganz besonders nochmal drin, dass sie sagen, dass gerade auch diese dieser psychotischen Probleme nach der Transition oder während der Transition daherkommen, dass eben sich nicht wie gewünscht alle psychologischen Probleme mit der Transition in Luft auflösen, weil das ist ja das, was den Kindern verkauft wird. Wenn du jetzt hier diese Dinger nimmst und dir vielleicht was abschneiden lässt und so, dann wirst du diese Probleme los, die du hast. Und das ist jetzt belegterweise eher nicht so. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Aber ich denke, das wird unsere Aktivisten nicht aufhalten, weiter von ja, irgendwie Menschenrechten und Ähnlichem zu faseln. Und das wird auch unser Selbstbestimmungsgesetz nicht aufhalten, leider. Oh, von tausendjährig zu reden, ist immer kritisch. Tausendjährige Sprachgeschichte. Kann ich einfach eine Frage stellen. Genau, kann man doch nicht machen. Der Linguist Peter Eisenberg. Oh, es wird ja immer besser. Der klingt auch schon wie so aus einem feuchten Traum von einem Neonazi. Ja, wir sezieren den Artikel hier richtig tiefschürfend. Ja, auf jeden Fall. Wer hat den denn eingereicht? Ja, das war eigentlich von Mammon und wo ist der denn? Keine Ahnung, eigentlich ist er noch da. Ich sehe ihn nur noch. Ja, es gab irgendwie ein Urteil, wonach, also jemand hat verloren, der wollte in Berlin einklagen, dass sein Kind keine Gendersprache lernen soll in der Schule. Und das ist in der einen Instanz jetzt zumindest wohl gescheitert, aber es geht dann noch weiter, haben sie schon angekündigt. Und hier gibt es dann jetzt diesen Linguisten, der da halt noch ein bisschen was zu erzählt, aber ich habe es auch nicht komplett gelesen. Das sind halt ja Dinge, die man erwarten würde halt an Argumenten. Ja, ich habe es gelesen. Da bin ich wieder. Das ging darum, dass der Rektor gesagt hat, so Sachen wie E-Mails an die Eltern oder so, die können auch gegendert sein. Und ansonsten soll man sich an die Regeln halten. So ungefähr. Also ein bisschen lapidar und auch ein bisschen widersprüchlich natürlich. Einerseits das durchzulassen und zu erlauben, andererseits auf die Regeln hinzuweisen, also die der Rektor eigentlich selber durchsetzen muss. Das war so die Kritik von dem Interviewten da, von dem Eisenberg, genau. Ja, und er meint, damit stellt man die Sprachgeschichte in Frage. Ja, finde ich, ist ein bisschen übertrieben vielleicht noch, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass entweder macht man das an Schulen und vor allem im Umgang dann mit Leuten von außerhalb, Eltern und so weiter, oder man macht es eben nicht. Und wenn eigentlich angesagt ist, dass man es nicht macht, dann müsste das auch dazugehören, finde ich. Ne? Also die Kritik finde ich nicht unberechtigt. Aber in Berlin sowas durchzubekommen, ist vielleicht auch besonders schwer, ne? Ja, Comicsgate hat dafür gekämpft, dass endlich die Comics erwachsen werden und Whoopi Goldberg einen Comic über eine Frau in der Menopause machen kann, deren Klimakterium ihr zu Superkräften verhilft. Dafür hat Comicsgate, glaube ich, damals gekämpft. Jetzt ist es endlich Wahrheit geworden. Whoopi Goldberg schreibt über eine Frau in der Menopause, die dadurch Superkräfte erlangt. Und ist auch gar kein Self-Insert, wie wir hier sehen können, ja, auf dem Bild. Null Self-Insert auf keinen Fall. Because of her lifelong love for comic books, Goldberg decided it was time to create a new kind of superhero. One who might be a little older, whose body might be a little thicker and whose breasts may or may not be the same size. She's also smack in the middle of menopause, along with chills and hot flashes. It also gave her some unexpected superpowers. Wahnsinn, oder? Ja. Ich freue mich schon. Sehr interessant. Also meine großen Brüste sind wichtig. Wann kommt eigentlich der Superheld, dessen Superkraft Nasepuppe hin? Das frage ich mich da. Wie ist dieser Film mit Ben Stiller und Co. mit den Superhelden? Der war so ein Name. Wo Ben Stiller konnte irgendwie total wütend werden und der andere konnte irgendwas mit Löffeln und ach, wie hieß der denn? Weiß ich gerade gar nicht, was du meinst. Der war echt lustig. Die konnten im Endeffekt alle gar nichts. Wenn Stiller Filme raten, ist aber auch eine echte Aufgabe. Der hat das schon so viele gemacht. Mystery Man von 1999, eben, genau. Das glaube ich noch nie gehört. Ben Stiller, Hank Azaria, William H. Macy, also Janine Garofalo, Paul Rubens, gut besetzt. Ja, das klingt nach 1990, ja. Eddie Izzard, Claire Forlani, Tom Waits, Lena Olin, Geoffrey Rush, also auch nicht schlecht besetzt, auf keinen Fall. Unterhaltsamer kleiner Film. Ja, ich glaube, die Comicbook-Welt hat drauf gewartet. Genauso wie die Fußballwelt auf den Frauenfußball gewartet hat. Natürlich. Ich meine, Witze über den Frauenfußball verbieten sich ja direkt. Ich meine, das ist eine ernsthafte Angelegenheit, ein Weltereignis, auf das sich alle Leute freuen, die nicht totale böse Menschen sind. Also ich habe mich auf den Frauenfußball eingeschossen. Genau. Wie ist das eigentlich? Kann man beim Linearfernsehen kann man nicht auf irgendwie 1,25 oder so schalten als Wiedergabegeschwindigkeit, damit das nach Fußball aussieht, oder? Das kann man vielleicht bei der kommenden Fußball-WM. Am 20. Juli ist Anpfiff zur Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Ja, freut ihr euch auch schon. Und ich meine, die Fernsehsender reißen sich um die Rechte dafür, also die reißen sich um die Rechte für die Fußball-WM für die nächste. Aber die Frauen-WM, da gibt es einfach noch nicht viele Verträge von Leuten, die das übertragen wollen. Also es wird nicht offengelegt, wie viel jetzt gezahlt werden soll. Ja, aber wir reden bei Männer im Rechten für die Männer-WM hunderte von Millionen Euro und Milliarden fast schon. Oder vielleicht schon im Milliardenbereich. Und in Deutschland wird 3%, in Spanien, Frankreich weniger als 5% dieser Summe geboten, in Italien 1% dieser Summe. Also ja, okay, wir geben euch ein paar Millionen dafür, dass wir es übertragen dürfen, was für die natürlich nicht interessant ist. Und ja, das ist Frauenfeindlichkeit. Ja, Diskriminierung, das kann doch nicht sein. Frauenfußball ist doch wertvoll. Ja, und alleine in Frankreich und den USA, beim Spiel Frankreich gegen USA, haben 10 Millionen Leute dazu geguckt. Ja, und das ist doch, man muss doch viel mehr dafür bezahlen. Und der FIFA-Verband besteht halt im Endeffekt darauf, dass mehr Geld gezahlt wird. Und die Sender sagen, ja, das ist uns nicht wert. Und sie sagen das nicht offen. Und deswegen sagt er jetzt, ihr seid. Ich sag mal, wenn du uns. Diskriminiert doch Frauen. Wenn du einen Stripclub hast, dann stellst du halt auch keine Männer ein. Weißt du? Also. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was das Klientel sehen will, glaube ich. Aber das interessiert halt niemanden mehr. Hauptsache Frauenfußball wird erwachsen. Halt. Ihr wollt doch alle den Frauenfußball haben. Ein Tor ist nur ein neurologischer Trick. Dafür. Hallo? Ja. Fußballer sind die männlichen Prostituierten. Ja, ich meine, das überrascht einen nicht, wenn man das sieht. Stripper gesagt, nicht? Es ist einfach so niveaulos. Okay. Und diese ganzen Sachen, ja, Frauenförderung und ja, das ist so toll. Und ja, Frauenfußball ist viel, viel interessanter zu gucken als Männerfußball. Kennt ihr noch die ganzen Sprüche? Ich kann mich auch noch dran erinnern. Genau. Was ist davon geblieben? Ja, es kann halt sein, dass die WM nicht übertragen wird. Von den Fernsehsendern. Es sei denn, die FIFA gibt denen halt wirklich einen richtig großen Rabatt und es kann halt sein, dass die FIFA das selbst übertragen muss und im Stream. Und dann ist das mit den 1,25 Geschwindigkeit wahrscheinlich auch möglich, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht mitten in der Nacht aufstehen, um das zu gucken, wie du es vielleicht für Formel 1 oder so machen würdest. Oder NFL. Oder der weiße Hai. Und womit wir beim Thema wären. Richard Dreyfuss. Am bekanntesten immer noch für seine Darstellung der männlichen Nebenrolle in Der Weiße Hai. Schauspieler in Hollywood, Oscar-Gewinner, hat sich geäußert zu den Themen unserer Zeit. Denn es geht darum, ab 2024 müssen Filme, um für die Oscars zugelassen zu werden, gewisse Kriterien erfüllen. Also sie müssen einen gewissen Prozentsatz an Schauspielern und Mitarbeitern aus unterrepräsentierten Gruppen beziehen. Also überlegt euch das mal. Der wichtigste Filmpreis oder ehemals wichtigste Filmpreis des Planeten geht nicht mehr an. Ja, das hatten wir ja vor ein paar Jahren, als sie das ursprünglich angekündigt haben, haben wir ja schon mal drüber geredet. Und es geht auch um sämtliche Bereiche, also vor der Kamera, hinter der Kamera und dann auch nochmal beim Marketing. Und auf der Besetzungscouch. Ja, unter der Besetzungscouch, neben der Besetzungscouch und überall. Ja, auf der Besetzungscouch wird erstmal das Gender festgestellt und dann wird einkategorisiert. Oh, und dann hat man gut. Also Richard Dreyfuss gefragt, was denken Sie über diese neuen Inklusionsstandards bei Filmen? Und er hat gesagt, ich möchte kotzen oder they make me vomit, also sie bringen mich zum Kotzen. Niemand sollte mir als Künstler erzählen, dass ich der neuesten, jetzt gerade aktuellen Idee von Moral hinterherlaufe. Was riskieren wir? Wir riskieren irgendwie die Gefühle der Leute zu verletzen. Das kann man nicht regeln. Man muss das Leben sein lassen und es tut mir leid. Und ich glaube, es gibt halt keine Mehr- oder Minderheiten in diesem Land, die irgendwie da verhätschelt werden müssen. Das wird ihm einiges an Ärger einbringen. Und dann ist er noch weiter und hat gesagt, die klassische Aufführung von Othello mit Laurence Olivier als Othello in Blackface, die 1965 in Großbritannien produziert wurde, die hat er auch verteidigt und sagt halt, nee, das ist halt kein Blackface in dem Sinne. Und Olivier war der letzte Weiße, der Othello gespielt hat, und er hat es 1965 getan. Und he played a black man brilliantly. Ja, also er hat einen schwarzen Mann brillant dargestellt. Yep. Der kann sich jetzt mit James Woods irgendwo auf eine Ranch zurückziehen. Am besten mit ein paar Schutzwaffen. Falls die Wogen kommen. Frevel. Und hier haben wir passend dazu einen Artikel von Deadline. Und die schlüsseln hier vor allen Dingen nochmal auf, welche Leute jetzt die Nutznießer davon sind. Also es gibt jetzt für diesen ganzen Kram natürlich, also hat sich richtig so eine Industrie drumherum gebildet, wo du dann anrufen kannst, um dir von den Leuten halt Leute zu geben, die dann diese Sachen halt ausfüllen, um dich dann für einen Oscar bewerben zu können. Also diese ganze Geschichte, also es gibt eine Blacklist. Aber diese Blacklist ist keine Blacklist im Sinne von eine schwarze Liste, wo Ungewollte irgendwie draufstehen, sondern es ist wortwörtlich eine Liste von Schwarzen, die man anheuern kann. Das ist die Blacklist. Ha, ha, ha, ha. Ja, und das gleiche nochmal für... Blacklist müssen das eigentlich sein, oder? Das ist doch die British Blacklist für UK-based Storytellers, also irgendwelche Autoren mit dunkler Hautfarbe. Und People of Color, LGBT plus und so weiter. Und es gibt die Array Crew Database, wo man sich bedienen kann. Und diese Standards, also A, B, C, irgendwelche Standards, kann man da irgendwie erfüllen. Und dafür gibt es halt diese ganzen Sachen. Kannst du dann Array Bescheid sagen und die geben dir dann welche zum Einstellen. Und wenn du Musik brauchst, da gibt es die Composers Diversity Collective, die dir was geben. Für Lawyers und Publicists gibt es auch was. Und für Asiaten gibt es Cape USA. Für Native Americans. Und in der ganzen Zeit kümmert sich niemand darum, gute Filme zu machen. Weil die alle zu beschäftigt sind, hier Unsinn zu machen. Und für Latinos gibt es National Association of Latino Independent Producers. Also... Es gibt aber irgendwie keine deutschen Förderprogramme. Ich frage gerade das an. Wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, Teutonen-Förderung oder so. So German Film Actors Guild. Yes. Und Bavaria. The Germans have to be represented in the Hollywood film movies. Ja. Ja, very much. Can I become a Let's huge... go to Hollywood. Can I become a huge, huge star today, please? I will be the next Fritz Lang. Ja, das ist die Geschichte hier. Für jedes was. Nein, Hekaron, niemand von uns freut sich auf Gladiator 2, hoffe ich. Wir sollen alle zur Hölle fahren. Oha. Oh. Der Autorenstreik, oh ja. Der Autorenstreik, ja. Man fragt sich ja auch andere Sachen, aber die kommen später mit der KI-Konkurrenz. Deswegen lasse ich das mal weg. Der Mammon hat ja auch was dazu. Ja, der Writers Guild-Streik. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den, also ich erinnere mich vor ein paar Jahren, ja, 2007, 2008, auf einmal wurden die Serien alle komisch. Und das hatte nicht nur was mit der kulturmarxistischen Einflussnahme zu tun, aber auch. Aber die Writers-Streik hat einfach dazu geführt, dass sich das Business sehr verändert hat. Und dass die Konditionen sich verändert haben und dass die Unternehmen teilweise auch lernen mussten, ohne die Writer irgendwie weiter Content rauszuhauen. Und jetzt ist natürlich die Befürchtung, dass es wieder passiert. Manche Produktionsfirmen haben sich darauf vorbereitet, die haben einige Serien vorproduziert. Also wer, keine Ahnung, wer ein Star Trek-Fan ist, ja, der braucht sich nicht fürchten. Die fünfte und letzte Staffel von Star Trek Discovery ist bereits fertig. Ja. Also die Drehbücher. Da, ja. Wenn man das so früher ist es halt so gewesen, dass die Schreiberlinge beim Set dabei waren und halt auch noch ein bisschen improvisiert haben und auf den Produktionsprozess eingewirkt haben. Und jetzt ist es halt so, die schreiben einfach ein Skript und dann wird das angenommen oder nicht. Und dann haben die meist nicht mehr so viel mit der Produktion zu tun, vor allem bei Streaming-Produktionen. Und das heißt, die kriegen auch nicht so viele Tantiemen, wie es früher der Fall war. Und dementsprechend streiken die jetzt, damit die mehr Geld bekommen. Und wir hoffen mal, dass, wir hoffen ja sowieso, dass die Serien qualitativ besser werden. Aber die wollen ja auch, wie hier auch schon steht, mit KI, ne, dass das am besten verboten wird. Ja, auf die ganze KI-Sache wollte ich nicht eingehen, weil da kommt, glaube ich, noch einer vom Mammon. Ja, da kommt auch noch einer vom Mammon, aber der Gag ist ja im Endeffekt ja halt eben auch. Echt? Genau. Ja, benutzen die ja selber auch KI, um ihre Scheiße zu schreiben, also auch die Autoren. Genau. Und wie. Also, jetzt dadurch, dass sie alle in Streik treten, da fordern die ja eigentlich erst recht die Leute heraus, das mal mit KI zu probieren. Man muss wirklich an dieser Stelle mal wieder sagen, das ganze KI zu nennen, ist auch wirklich dämlich und ein PR-Begriff, weil hier, wenn du Textbausteine hast und benutzt Word, dann ist das eine KI. So, wenn du sagst, dass das eine KI ist. So. Also wenn irgendjemand sagt, dass das eine KI ist. ChatGPT ist ja zumindest als Sprachmodell ziemlich mächtig. Also ich bin ja der Meinung, dass das relativ viel Käse auch schreibt. Also gerade bei mir in meinem IT-Bereich, wo ja das angeblich so eine große Änderung ergibt, da habe ich bisher sämtliche Sachen, die ich ChatGPT gefragt habe aus Gag, waren so mittel die Qualität davon. Aber was das Sprachmodell angeht, ist es ja schon gut. Und insofern, also irgendwelche Dialoge oder so, kann dir das Ding ja schreiben. Was irgendwelche faktischen Aussagen angeht oder so, muss das alles mal gegenprüfen. Aber was jetzt einfach nur, schreibt mir mal einen Text oder so, geht, kann das ja schon was. Also würde ich nicht sagen, dass das jetzt so dasselbe ist wie einfach nur Textbausteinausgabe. Das ist ja schon vom Sprachverständnis her ziemlich mächtig. Also. Aber weiterhin muss es noch redigiert werden. Aber gut, ich meine, wenn man einfach dazu übergeht, ohne redigiert zu übernehmen, dann sind wir in Idiocracy. Das, was die Leute dir da ausputten als Autoren, muss auch redigiert werden. Also wenn einer ein Buch schreibt oder so, wird auch noch viel daran geändert. Und insofern, ist das schon, würde ich sagen, ein bisschen Konkurrenz. Und ich glaube, du kannst diesem Sprachmodell auch besser beibringen, sich an irgendwelche Lore zu halten, wo ja so super tolle Autoren, die nur an ihre eigene Aussage und politische Plattform denken, wahrscheinlich dass denen das vollkommen egal ist, was sie da irgendwie mal etabliert haben als Rahmenbedingungen von irgendeiner Welt. Und da kann sich vielleicht so eine KI dann sogar noch besser dran halten. Weil das ist ja eigentlich das, Die haben doch eine KI jetzt irgendwie ein Exposé für eine Star Wars Trilogie nach der Originaltrilogie schreiben lassen und allen Quellen zufolge ist die besser als das, was Disney hingekriegt hat, zum Beispiel. Also, und Herr der Ringe der Macht wird auch weiter produziert und ist nicht betroffen. Wir haben alle so ein Glück gehabt. Ja, das war wichtig. Die Leute freuen sich ja im Endeffekt alle so ein bisschen darüber, dass diese ganzen Late-Night-Talkshows jetzt alle abgesagt sind. Also ich glaube, bis auf eine, die von Fox irgendwie läuft. Ist auch so lächerlich. Ja, das sind doch so lustige Hosts. Ich dachte, die denken sich immer spontan aus. Ja, nee, aber ich finde auch, ein Host sollte trotzdem auch in der Lage sein, eine interessante Show zu machen, auch wenn er nicht das Team im Hintergrund hat. Auch mit niedriger Schlagzahl oder mit nicht ganz so viel Badumts-Momenten. Ja, da gab es ja damals so eine Kontroverse 2007, als hier die Daily Show ja weitergelaufen ist. Und da wurde das dem Jon Stewart ganz heftig vorgeworfen von anderen Autoren, dass er da nicht aufgehört hat, so aus Solidarität und so. Also. Ja, dann zeig doch mal Solidarität, Autoren. Schreib doch mal wieder gute Sachen. Wie wär's denn damit? Aber so du hast, ohne dass du mir einen Self-Insert von dir hinstellst, der alles kann und racially conscious ist und irgendwie gegen das Patriarchat. Früher waren die Leute alle dumm und heute brauchen wir endlich Geschichten, die die Welt von heute widerspiegeln. Tja. Aber eine Sache muss man da schon zu den ganzen KI-Sachen sagen, und zwar, das passt zwar jetzt auch wieder zum Artikel von Mammon mehr, aber wenn wir das jetzt sehen, wie die mit Star Wars beispielsweise umgegangen sind. Die haben das ursprüngliche Material genommen und haben drauf rumgetrampelt und haben dann noch verschiedene andere Sachen damit gemacht und hinterher war es kaputt. Und wenn man halt Fans hat, die die Tools benutzen, um ChatGPT oder anderen solchen Tools zu sagen, okay, nimm das Originalmaterial und mach daraus mir eine neue Story und das dann mit anderen Sachen verknüpft, bis hin zu einer Videogeneration oder sowas, dann ist das vielleicht eine minderwertige Qualität, aber für einen Fan immer noch interessanter und näher am echten Star Wars-Erlebnis jetzt. Ich nehme einfach nur das als Beispiel. Als das, was da von Disney beispielsweise bei Star Wars produziert wird im Moment. Das sollte denen wirklich zu denken geben und sollte die mal veranlassen, wieder auf die Fans mehr zuzugehen und nicht sich neue Fans zu suchen, die keine wirklichen Fans sind, sondern auch wieder ganz schnell weg sind. Ja, und Mamoni jetzt. Ach so, ja. Dem. Ja. Genau, die Drehbuchautoren sind im Streik und dementsprechend möchten sie die KI das machen lassen jetzt, beziehungsweise die eigentlich streiken die Autoren auch dagegen, dass die KIs ihr Material benutzen, das alte, und dass sie daran lernen, nicht lernen sollen und so weiter. Ja, und trotzdem haben sie aber hier schon zwei Beispiele, wie die KI, wie ähnliche KIs das eben alleine machen, zum Beispiel in dem Fall Werbevideos. Ich weiß nicht, kannst du mal runterscrollen als anmachen oder so? Das ist der erste, das ist eine komische Bierwerbung. Da kann man sich vielleicht schon vorstellen, wo da sozusagen die Problemchen sind. Das ist alles ein bisschen, wie soll man sagen, generisch oder so, das ganze Verhalten auch von diesen Leuten da in dem Video. Aber vor allen Dingen sind es natürlich fremde Bilder, ne, die da benutzt werden. Und da stellt sich natürlich die Urheberrechtsfrage direkt für die KIs auch. Und ich weiß nicht, ob der Amnesty-Sache noch da kommt. Die haben jetzt zum Beispiel Bilder direkt wieder runtergenommen, unter anderem eben wegen dieser Urheberrechtsproblematik. Die private Bilder teilweise gewesen. Ja, und wie gesagt, diese Videos, diese Spots, die sind ein bisschen generisch. So ein bisschen, ja, bei dem Bierspot alles voller junger, glücklicher Menschen. Man versteht noch nicht so richtig, was die da machen. Außer ab und zu mal Bier trinken. Das ist schon komisch irgendwie. So toll sind die eben auch nicht in jedem Fall. Allerdings hat er auch, der Typ, der das gemacht hat, ein relativ ausgeklügeltes Set an Software da benutzt. Ist vielleicht auch noch nicht ausgereift sozusagen, die Technik, ne? Ja, was die Technik daraus macht, das ist ja, es ist ja alles noch in der Entwicklung sowieso und ist meiner Meinung nach ja auch in der Anwendung begrenzt. Außer man gibt sich mit einer minderwertigen Qualität zufrieden in einem Beispiel, wie ich es gerade genannt habe. Ja. Hier geht es um einen Fotoproduzenten, der mal nachgefragt hat, was ist denn mit meinen Kunstwerken, die nachweislich verarbeitet werden. Und hier geht es nicht um die Gesellschaften, die das Frontend zur Verfügung stellen, wie OpenAI oder sowas, sondern es geht beispielsweise um den Verein Layinon. Das ist ein Verein, Layinon, welcher etliche riesige Datenpakete anbietet, mit welchen KIs trainiert werden. Eines dieser Datenpakete heißt Layinon 5B und in diesem Datensatz war, also so ein Datensatz besteht zum Beispiel aus der URL zu einer Bilddatei, der dazugehörigen Bildbeschreibung, den Bildmaßen in Pixeln, der verwendeten Sprache sowie einige andere Faktoren. Und er hat halt anhand von einem Tool der Firma Spawning, Have I Been Trained, konnte er halt zurückverfolgen, in welchen von diesen Datensätzen, die diese Firmen und Vereine anbieten, aufgrund von dessen diese Modelle dann trainiert werden, dass da diese Sachen halt verwendet werden. Und er hat halt angeschrieben, hat gesagt, so können Sie das bitte rausnehmen. Und einen Tag später hat er Post bekommen. Einen Tag später erhielt ich tatsächlich Post von der Hannover Anwaltskanzlei im Auftrag von Layinon e.V. Ja, und da wird im Endeffekt gesagt, so ja, bitte, was Sie sagen, betrachten wir als gegenstandslos. Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass unser Mandant Schadensansatzsprüche geltend machen kann, wenn diese unberechtigt urheberrechtlich in Anspruch genommen wird. Also die Fristsetzung, wenn er weiter das verfolgt. Ja, ihr lest das vollkommen richtig. Urhebern, die nicht wollen, dass ihre Werke für Trainingszwecke benutzt werden, werden Schadensersatzsprüche angedroht. Und dass seine Daten da widerrechtlich ausgewertet werden, im Gegensatz zu dem, was im Anwaltsschreiben steht, kann er nachvollziehen aufgrund von der Systematik, die veröffentlicht wird, wie Daten da verarbeitet werden. Ne? Und deswegen wird er jetzt einen Prozess anstreben, um die Frage richterlich klären zu lassen, ob das Vorgehen tatsächlich rechtlich so einwandfrei ist, wie von der Kanzlei behauptet wird. Und ja, einfach ein interessanter Einblick, dass man einerseits nicht diese Firmen hat, sondern man hat hinten diese Datensammelfirmen, die diese Sachen anbieten und die, ja, ich meine, muss man wirklich sagen, die bauen einen Algorithmus, der diese Daten sammelt. Aber die lassen sich ja nicht für den Algorithmus, den sie gebaut haben, ihre eigentliche Leistung bezahlen, sondern für die Daten, die sie sammeln, die im Zweifelsfall jetzt hier von diesem Fotografen beispielsweise stammen, worauf der ein Anrecht ja eigentlich hat, daran beteiligt zu sein. Beim Hochladen ist es aber doch häufig so, dass du deine Rechte abgibst, oder wie ist das eigentlich? Deswegen kann ja YouTube auch zum Beispiel einfach monetarisieren, ob du da jetzt beteiligt wirst oder nicht. Ne? Die machen die teilweise auch so. Ja. Aber man muss ja nicht alle Rechte abgeben. Nicht alles, was im Internet ist, ist frei zugänglich und darf halt verwertet werden auf eine Art und Weise, dass eine Gewinnerzielungsabsicht ist oder auf eine Art und Weise, die der Autor nicht beabsichtigt hat und so weiter und so fort. Ja. Tja, ja. Also wehret den Daten. Aber die sind eh alle schon im Internet. Vielleicht je nachdem, wo man es hochgeladen hat. Wie gesagt, wenn es auf deiner eigenen Webseite ist, ja okay. Aber wenn es bei Google hochlädst oder so, ne? So. Bei YouTube ist die Rechte eigentlich los. Tja. Weiter geht's. Der neue Staatsfeind Nummer 1. Oh, Till. Weiter geht's mit der Hetzjagd. Till Sitter. Nee. Kein Ohrhase, du bleibst hier. und Fatma Aydemir wird immer mehr zum Hängermeersatz irgendwie. Und lässt immer mal wieder irgendwie ihre zusammenhanglosen Gedanken raus. Hier. Sagt sie jetzt, ja, in Deutschland hat es kaum einen nennenswerten MeToo-Fall gegeben. Außer vielleicht Dieter Wedel oder Luke Mockridge. Und im Fall Luke Mockridge schlugen Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn in eine mediale Stimmungsmache gegen AktivistInnen um, die auf den Fall aufmerksam machten. Wir haben in einem unserer vorhergehenden Streams mal ziemlich genau beleuchtet, wer da dahinter steckt, diese eine Person, die Mockridge praktisch schon stalkermäßig verfolgt und versucht, ihn platt zu machen. Wenn sich Frau Aydemir damit gemein machen will und hier auch noch eine Täter-Opfer-Umkehr ins Spiel bringt, dann wundert mich das nicht, aber Niveau hat es halt auch nicht. Ansonsten aber passiert im deutschen Mainstream kaum MeToo, obwohl es ein offenes Geheimnis ist, wie anfällig auch die hiesige Film- und Fernsehbranche für Machtmissbrauch ist. Mit den im Spiegel bekannt gewordenen Anschuldigungen gegen Schweiger ändert sich das. Der Schauspieler und Filmemacher ist der große Star des deutschen Mainstream-Kinos, Held der Querdenkerbewegung und Cash-Cow seiner Produzenten. Die Vorwürfe gegen ihn reichen von Schikane und Fahrlässigkeit an Filmsets bis hin zu körperlicher Gewalt. Dann wird Harvey Weinstein in den Cocktail gerührt und eigentlich sagt man, ja, es gäbe ja keine Vorgriffe, aber er hat bei den Manta-Manta-Dreharbeiten eine Komparsin am Set dazu gebracht, sich ohne Vorbereitung vor versammelter Crew obenrum zu entblößen für eine Szene, von der klar war, sie würde wegen Altersbeschränkung nie gezeigt werden dürfen. Also erstens mal unterschreibt man normalerweise für Nacktszenen. Und wenn man, weiß nicht, warum sie hätte das nicht machen müssen. Ich weiß nicht, was Schweiger da gemacht hat, keine Ahnung. Aber für eine Szene, in der klar war, sie würde wegen Altersbeschränkung, die Frau hat noch nie von Alternative Cuts gehört oder von einer DVD-Version, die halt die Sachen enthält, die wegen der Altersfreigabegrenzen halt im Kino nicht gingen oder so, ne? Hast du noch nie von gehört. Also, wenn er sie genötigt hat und sie gezwungen hat in irgendeiner Form, okay. Aber ansonsten finden halt Szenen mit Frontal Nudity halt auch vor versammelter Crew statt. Das ist bei Filmen so. Ja, aber natürlich wird das alles verschwiegen und gedeckt. Also Konstantin-Film und alle die bösen Mächte im Hintergrund haben sich verschworen, um Schweiger zu decken. Eine Mitarbeiterin soll wegen Fahrlässigkeit und Zeitdruck am Set aus 3 Meter Höhe gestürzt sein. Und wie genau, also hat der Schweiger sie geschubst oder passieren an Filmsets Unfälle? Was genau willst du mir erzählen, Fatma? Sie mit seinem Schwanz von der Bühne geschubst oder sowas. Ja, dann gibt es halt die Geschichte, dass hier jemand sagt, dass man hätte, die Person habe sich an die eigens dafür eingerichtete Vertrauensstelle gewendet und dort hatte man ihr davon abgeraten, einen so mächtigen Mann anzuzeigen, ohne den Fall öffentlich zu machen. Da immer das gleiche Quatsch. Ne? Also selbst da, wo extra für diese Menschen was eingerichtet worden ist, da gucken die Leute auch weg und Til Schweiger wird dadurch zum Tyrannen, vom Arschloch zum Tyrannen, was ich auch eine Wortwahl finde, die für einen noch nicht verurteilten Menschen irgendwie. Naja. Nee, ich werde den ganzen aufregen. Mal trink mal ein bisschen über den Durst. Irgendwie eins zum anderen, dann gibt es mal aufs Maul. Wahrscheinlich. Wäre mal bloß nicht frech, der Mammon. Oh. Und was ist mit der Meinungsfreiheit? Nein, ja, Frau Reschke. Ja, diese Fakten. Die hat auch recht. Diese Faktenfüchse, ne? Diese faktenverliebten Öffentlich-Rechtlichen. Doofes Zeug erzählt. Über Reichelt. Ja, ich habe das nicht eingereicht. Ja, aber ich habe das eingereicht. Und ja, es geht also im Endeffekt wieder um diese Sache, die wir ja auch schon gezeigt hatten. Dieses Ding, wo da ja halt behauptet wurde, dass er irgendwelche Leute da gezwungen hätte, irgendwas zu machen. Und da gibt es ja diesen Chatverlauf, wo das halt eben alles im Einvernehmen ist und nichts irgendwie gezwungen ist. So nach dem Motto, ja, du kommst jetzt hier vorbei, aber hol dich oder irgend sowas, was da irgendwie immer der Eindruck erweckt wurde und ja auch der Eindruck erweckt wurde hier bei Reschke Fernsehen. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt keine Belege dafür und wie in dem Artikel steht, hatten sie wohl auch keine einstattlichen Versicherungen dafür, sondern die haben das halt. Das war eine Vorverurteilung von gehört und geglaubt und so versendet, ne? Weil ich meine, das sind ja einfach nur die guten Dinge, ne? Die guten Anschuldigungen, die man ja nicht ignorieren darf, weil würde ja niemand einfach irgendwas behaupten, das würde ja niemand tun und. Ja. Qualitätsjournalismus, Reschke Fernsehen, der Name steht für Qualität. Ja, und es ist ja auch nicht nur das, es gibt ja jetzt auch noch so eine neue Podcast-Serie, die mir auch von allen möglichen Normies, die ich so kenne, ist mir das begegnet auf sozialen Netzwerken, so nach dem Motto, ja, hier, hört da mal rein, das ist total interessant und so. Und ich höre es mir an und bei der ersten Folge, da hatten sie da so wie jetzt so schon wieder ganz was Neues irgendwie. So eine, die wohl irgendwie vom Reichelt in diese Springer-Journalistenakademie reingeholt wurde und angeblich nicht qualifiziert genug war oder so oder weiß ich nicht was. Und auch da wieder, ne, also die haben diese Geschichte von der, die dann irgendwie sagt so, ja, dann habe ich dies gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das alles gemacht, wo man sich dann die ganze Zeit so fragt, ja, dann sag doch einfach nein. Sag doch, nee, gebe ich nicht für her, aber die ganzen Möglichkeiten alle annehmen, das geht natürlich, ne? Das kann man den Leuten natürlich nicht verübeln. Wenn sie die ganzen irgendwelche unmoralischen Angebote bekommen und darauf eingehen, das kann man ihnen alles nicht verübeln, das ist einfach nur die Schuld von dem anderen, der die macht, die unmoralischen Angebote, ne? Ja, sind die nur zu gegenseitigen Vorteil, ne? Ja. Und das, ja, und hinterher, wenn das dann alles blöd war, weil die Leute dann irgendwie blöd zu einem waren oder so, weil man da irgendwie halt das Mädchen von dem dann irgendwie war und nicht aus eigener Kraft irgendwas erreicht hat oder so, dann sind natürlich wieder die anderen alle schuld, ne? Und man selber trifft überhaupt gar keine Schuld. Man kann nicht einfach sagen so, nee, wenn du jetzt hier irgendwie derjenige bist, der das irgendwie zu entscheiden hat. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das alles stimmt, ne? Was natürlich auch wieder nicht unbedingt so sein muss, aber selbst wenn das alles so wäre, wie sie es da geschildert haben, dann muss ich halt eben auch sagen, so, ja Mädchen, was lässt du dich denn darauf ein, auf den Scheiß? Ne, also. Und die haben da halt auch im Endeffekt nichts gesagt, was jetzt irgendwie Zwang wäre oder so, sondern es ging alles nur darauf hinaus, von wegen so, ja, und da hat er mir irgendwie schon Augen gemacht und da habe ich mich die ganze Zeit mit ihm getroffen, weil er so ein interessanter Typ ist. Und da hat er mir irgendwie gesagt, ich wäre so eine so tolle Journalistin und ich sollte da mal mich bewerben bei dieser Journalistenakademie. Und da habe ich das gemacht und dann saß er da und hat das irgendwie entschieden, dass ich da reinkomme und so. Und das ist irgendwie dann die Sendung, die uns jetzt klar machen soll, wie böse der Typ ist. Na, also, ja. Ja, aber der Prozess ist noch nicht fertig, ist noch nicht vorbei, ne? Ja, die werden weiter irgendwelchen Schund produzieren und hoffen, dass genug kleben bleibt. Ne? Ja. Ja, und hier der Christian heißt er, glaube ich, ne, von Alles Evolution, hat hier geschrieben, erinnert mich an Stokowski und hier von seinem Blog so ein Zitat aus dem Stokowski-Artikel, der sich wie folgt liest. Gerade erst hieß es in einem Taz-Interview, jemanden fälschlicherweise einer Sexualstraftat zu beschuldigen sei das perfekte Verbrechen, um einen Mann aus dem Weg zu räumen, ohne selbst ein Risiko einzugehen. Wenn man eine Weile darüber nachdenkt, ein großes Versprechen. Wenn es so wäre, was hindert uns? Gibt es nicht genügend ätzende Leute, die man auf diese Art loswerden könnte? Ist es nicht geradezu fahrlässig, Despoten, Rechtspopulisten und Ausbeuter an der Macht zu lassen, wenn man sie so einfach unschädlich machen könnte? Wäre es nicht unsere heilige weibliche Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie nicht noch mehr Schaden anrichten, bevor wir dann in Ruhe die Trümmer der letzten Jahre aufräumen? Aufräumen können wir doch so gut. Aber was ist mit denen, die weniger Macht haben? Es könnte ja sein, dass sie uns schutzlos ausgeliefert sind. Wer das glaubt, muss aber irgendwie auch erklären können, warum auf diese Art nicht reihenweise unliebsame Männer aus dem Weg geschafft werden. Wenn es so einfach wäre, jemanden wegen Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung verurteilen zu lassen oder mindestens im großen Stil unbeliebt und machtlos zu machen, dann müssten Frauen mit einem Mindestmaß an krimineller Energie das doch tun. Dann hätten linksextreme Feministinnen längst die AfD zerstört. Ich schwöre, längst. Ja. Aber ja, gut, ich meine, einen Punkt hat sie. Ich meine, warum haben sie es noch nicht gemacht? Sind die unfähig? Ja. Naja, wenn es ja, so macht, dann halt die geht. Die probieren ja das andauernd. Und das sehen wir jetzt wieder bei solchen Sachen. Ja, passiert schon oft genug, wie sowas, ne? Also, ist jetzt wieder eine Weile her, sozusagen mit dem MeToo, aber das wirkt ja alles nach. Ja. Neue deutsche Medienmacher. Genau, die neuen deutschen Medienmacher haben wir ja nochmal wieder. Matthias, in Anführungsstrichen, und all das andere Gesocksdopfner posiert mit jungen Nachwuchsjournalist, Sternchen innen, was macht das mit euch? Und irgendein anderer Typ, der auch irgendwas mit Journalismus macht, sagt, gestern hat Springer am Tag der Pressefreiheit seinen Axel-Springer-Preis für junge Journalistin vergeben. Tolle Beiträge, spannende Preisträger, Sternchen innen. Aber mich durchzuckt's, wenn ich Matthias in Klammern, please, stärke die FDP, Döpfner auf dem Foto sehe, ja. Das ist das Ding, die ganze Zeit kotzen über die Leute, die man nicht mag, weil die ja eine andere Ausrichtung haben als man selbst. Aber man selbst hat natürlich eine super Ausrichtung, die man auf jeden Fall behalten sollte und nicht hinterfragen sollte, weil Haltung. Ne? Aber rumkotzen über die Haltung von anderen Leuten. Ja, was lass doch mit mir machen, so ein Bild? Ich meine, die zeigen sich da. Ja, du musst schreiben, böse, der Schuft, nee, schafft nee. Ihn weg. Ja, vielleicht haben wir uns alle zu früh gefreut, dass Weiß platt geht, weil 400 Millionen. Ja, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann der Preis mir dabei ein bisschen helfen, wenn ich das richtig verstehe. Okay, dazu muss ich nur eine, ich muss nur eine Sache sagen. Vielleicht erklärt sich es dadurch. Weiß war ursprünglich ein Konglomerat von verschiedenen Leuten, die versucht, die gesagt haben, wir versuchen mal was Neues. Und dann haben die in einem extrem guten Niedrigzinsumfeld bei Investoren immer mehr Geld akquiriert, um immer weiter auszubauen. Und die haben insgesamt über 900 Millionen US-Dollar rein über Investor Relations akquiriert und mussten so halt nie wirklich super profitabel sein und konnten halt den Leuten fürstliche Gehälter zahlen, ganz am Anfang. Und sehr viele Leute, die ganz am Anfang dabei waren, haben halt aus diesen fürstlichen Gehältern quasi eigene Medienkarrieren finanzieren können. Und Weiß generell ist jetzt in Receivership, das heißt, das wird neu restrukturiert und deswegen wird es uns auch in irgendeiner Form erhalten bleiben. Und damit zu dir zu Mars. Ja, was mich gewundert hat, ist, nearly every Weiss Stockholder, including backers such as private equity firm TPG Group, Sixth Street Partners and Media Mogul James Murdoch would be wiped out under the proposed reorganization. Das heißt, die Leute, die das Geld ursprünglich in den Laden investiert haben, gehen leer aus? Ja, es ist Venture-Kapital, Investment-Kapital gewesen und ehrlich gesagt haben die das Geld, die haben 300 Millionen, dann nochmal 400 Millionen, dann nochmal 200 Millionen, dann nochmal 50 Millionen, nochmal 50 Millionen. Ich glaube, die haben das alles schon abgeschrieben. Und das heißt, die haben das, Weiss hat dieses Geld jetzt einfach verbrannt? Ja, 900 Millionen. Rein dann an ist jetzt 400 Millionen wert. Die bezahlt werden konnten, umstrukturiert werden mussten und so und. Ja. Ich verstehe. Aber von Anfang an war es halt mehr eine Geldmachmaschine für die Beteiligten, die dabei waren, als eine eigentliche Nachrichtenagentur. Die haben auch teilweise interessante Sachen gemacht. Klar, da ist auch was bei rumgekommen. Anfang, wenn man so ein hohes Budget hat, die konnten halt irgendwelche Leute quer durch die Welt schicken, nach Nordkorea einbrechen und das filmen und keine Ahnung was machen, ne? Und ja, aber im Großen und Ganzen, ja, wie ich gesagt habe, ach, haben sich alle bereichert. Ja. Eine Substanz von geschaffen. Außer die Investoren. Im Endeffekt ein Ponzi-Scheme. Nur halt verreicht. Ja, ich meine, die haben halt die Netzwerke auch genutzt, weil das halt der neue heiße Scheiße war. Da gab es Kooperationen und ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht das unüblichste Modell in der Medienbranche, muss man dazu sagen. Und das, was du gesagt hast, stimmt trotzdem. Aber es ist trotzdem nicht unüblich. Du, übrigens hier im Murdoch und so, wir wollen nur so, sagen wir mal, 10 Millionen pro Nase. Das ist viel weniger, als Weiß will. Und wir sind noch besser. Wir bringen Mehrwert. Dauerhoppeln abtrainieren, erst einmal in Berlin-Kreuzberg. Genau, warum arbeitet ihr alle, ihr Schlafschafe? Dauerhoppeln? Der Tag der Arbeit soll ein Tag der Muße werden. Ich beginne ihn lesend im Café. Doch ich kann mich nicht konzentrieren. Neben mir unterhalten sich zwei Paare. Es geht um die Agentur und wann sie morgen im Office sein müssen. Weird. Als müssten sie sich untereinander am Feiertag ihres Daseins als lohnarbeitende BürgerInnen versichern. Macht euch mal locker, denke ich. Und erinnere mich an etwas. Die merken überhaupt nicht, wie scheiße sie sind, oder? Wie arrogant, wie überheblich, wie von oben runter, wie paternalistisch, wie, ja, proto-autoritär im Endeffekt. Ne? Er erzählt er von der Zeit im Baumarkt, wo ihm jemand gesagt hat, damals, dass er da gearbeitet hat, er soll nicht rumstehen, sondern halt was machen. Und das nennt er dann den Stachel des Befehls nach Elias Canetti. Heute besteht die ganze Welt aus diesen KundInnen und der Marktleiter ist ein universaler Gott, der über alle wacht. Sag mal, hast du mit den Drogen wieder? Es gibt ja in Berlin einiges zu kaufen, habe ich gelesen. Ich glaube, Faulheit ist die Droge, auf der er drauf ist. Im Fall der Pärchen in Funktionskleidung ist so offensichtlich. Sie sind Teil eines Systems, das sie abgerichtet hat, sodass sie auch in der Freizeit wie fleißige Häschen umherhoppeln. Voll peinlich. Noch peinlicher ist, ich bin nicht anders. Warum benimmst du dich dann wie Graf Rotz von oben runter und machst dich über sie lustig? Warum dürfen die ihre Zeit nicht so einteilen? Weißt du, ob die nicht vielleicht eine halbe Stunde früher gegangen sind am Freitag, damit sie Sonntag irgendwie nochmal... Weißt du das denn? Nee, du redest nur Unsinn. Was tun? Die queere Autorin Lauren Bernon... Er schreibt in ihrem Buch Cruel Optimism, eine ehemals arbeitslose Frau, die ihren neuen Job trotz krasser Ausbeutung genießt. Endlich spüre sie, ähnlich wie in Paarbeziehungen, wieder einen Plot namens Leben zu haben. Ich kann sie gut verstehen und deshalb müssen dringend neue Plots her. Ja, weil etwas hat dieser Frau geholfen und sie genießt jetzt ihr Leben und deswegen musst du das ändern, oder was? Damit sie ihr Leben nicht mehr genießen kann, oder worum geht's genau? Und warum muss mir jedes Mal aufs Auge gedrückt werden, dass irgendwer queer ist, wenn er doch eigentlich nur was über Arbeit oder Leben schreiben will? Das interessiert mich ein Scheißdreck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ist halt Taz, ne? Erwartet man ja auch nichts. Aber so gar nichts. Ja, weiter geht's. Die Wirtschaft brummt. Wir haben ja Erfolgsmeldungen an allen Stellen. Allerdings, ja, das Statistische Bundesamt grätscht mal so ein bisschen dazwischen teilweise und sagt so, ja, also erstmal Außenhandelsbilanz ist zurückgegangen um 5% und ja, wie ihr seht, Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe 10% zurückgegangen zum Vorjahresmonat. Aber auch zum Vorjahresmonat, das ist das Wichtige. Ja, weil letzten Monat hatten wir ja einen kleinen Sondereffekt. besonders starken Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte der Bereich des sonstigen Fahrzeugbaus, Bau von Schiffen und Militärfahrzeugen, zwinker, zwinker. Hier sind die Auftragseingänge, Kalender und Saison unbereinigt um 47,4% gegenüber dem Vormonat gesunken, weil in diesem Bereich hat es im Vormonat vor allem durch umfangreiche Großaufträge, woher wohl, wofür wohl, einen Anstieg um 55% zum Vormonat gegeben. Also es gab da statistischen Ausreißer und ja, wer jetzt denkt, die ganzen Rüstungssachen, die wir jetzt anschieben und wir bauen, machen jetzt ja wieder Munition, um der Ukraine zu helfen und um die Bundeswehr zu retten und um Europa stark zu machen und Putin überhaupt und Industriestandort Deutschland, ja, das ist da schon mit eingepreist und trotzdem ist, ja, ne, das fand ich das besonders Interessante, dass halt diese ganzen Rüstungssachen, auf die ja alle hoffen, dass sie da so einen kleinen Schub geben, die sind schon eingepreist, trotzdem ja 10% weniger und die Gesamtlage sieht halt schwierig aus, ja, in dem Bereich. Und das Statistische Bundesamt sagt einfach nur die nackten Zahlen, ne? 10% zum Vormonat und aber auch 10% zum Vorjahresmonat. Ja. Naja. Aber nicht nur da kriselt es. Es kriselt ja generell im amerikanischen Bankensektor. Ja, hier haben wir einen Artikel von Ambrose Evan Pritchard und der fasst einige Sachen zusammen. Es gab ja mehrere Stresstests, die durchgeführt wurden nach ja, der Sache, die mit der Silicon Valley Bank passiert ist. Und da ist dabei ist rausgekommen, die Hälfte von 4.800 Banken in Amerika sind schon ihre Kapitalreserven am Angreifen. Ja, das Problem, also 2315 Banken haben weniger Assets und Reserven als die Refinanzierungs die Umfänge der Refinanzierungsfenster, die die in den nächsten 6 Quartalen erledigen müssen. Also innerhalb von 1,5 Jahren müssen die mehr Kredite, die sie am Laufen haben, verlängern. Ansonsten können sie nicht zurückbezahlen. Auch nicht mit den Sicherheiten, die die haben, und auch nicht mit den Reserven, die die haben, um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Das ist das Problem in Amerika. Warum ist das so? Weil die Zinsen erhöht werden und sie werden immer weiter erhöht. Die amerikanische Fed hat gesagt, wir sind auf vollem Anti-Inflationskurs. Das heißt, es gab jetzt die 10. Zinserhöhung, die hintereinander erfolgt ist, und es wird auch weiterhin Zinserhöhungen geben. Und das verteuert die Kredite. Und das verteuert das Kreditrisiko für die Banken, weil Geschäfte einen besseren Umsatz machen oder einen besseren Gewinn und effizienter arbeiten müssen. Der Gewinn kommt später. Die müssen effizienter arbeiten und bessere Aufträge haben und wirtschaftlich wachsen, damit die sich die Kreditzinsen, die gestiegen sind, überhaupt leisten können, um die Kredite aufzunehmen, um weiter zu wachsen. Und das ist das Problem. Das schlägt sich bei den Banken durch. Und die meisten Sicherheiten, die die Banken haben, sind ja festverzinsliche Anleihen, die einen fixen Zinssatz haben. Dieser Zinssatz ist ja auf dem Markt gestiegen. Wie gesagt, 10-mal in Folge jetzt. So. Und deswegen sind die Sicherheiten sehr viel weniger wert, als sie ursprünglich geplant waren, wert zu sein, um das abzusichern. Also der Bankensektor kriselt weiter. Es sind ja 2 weitere Banken, Westpac und noch eine andere Bank, die tatsächlich auf dem Bingo-Ding drauf waren, die wir letzte Woche eingeblendet haben. Die sind ja mittlerweile auch umgekippt. Und ja, wie gesagt, die nächsten 6 Quartale, da könnten bis zu 2300 Banken des amerikanischen Sektors umkippen. Gut, ich meine, wenn man das weiß, dann kann man was dagegen machen. Kann man irgendwelche Restrukturierungsmaßnahmen machen, aber es hat halt mittlerweile ein Ausmaß angenommen, was bedenklich ist. Und ja, alleine dieses Jahr 2,7% der amerikanischen Wirtschaftsleistung kosten könnte. Und das Ganze hat natürlich Auswirkungen auch auf den internationalen Finanzmarkt und auf uns. Und ja, wenn die Wirtschaft jetzt international am Brummen wäre, wäre das wunderbar. Dann könnten die Firmen wachsen, die könnten sich die Kreditzinsen leisten, aber das ist leider nicht der Fall. Der globale Welthandel, der schwächt sich immer weiter ab. Das sieht man unter anderem, wie wir jetzt im nächsten Tab sehen, an den Zahlen von einer der größten internationalen Reedereien und Logistikkonzern Maersk. Ungefähr 15-25%, je schwanken, je nach Jahr, wird allein von dieser Firma quasi weltweit rumgeschippert. Und die sagen im Endeffekt, okay, das erste Quartal des Jahres 2023 war das beste Quartal, was wir die nächsten 2 Jahre erleben werden. Nicht nur als Firma, sondern als Weltwirtschaft. Wenn wir dieses Jahr ein Weltwirtschaftswachstum von 2% erreichen, können wir glücklich sein. Das Problem ist, wir erwarten mindestens 2,5% bis zu 12% weniger Frachtverkehr weltweit dieses Jahr. 2% wäre schon sehr viel. Allein, dass die so eine Schwankungsbreite einbauen, heißt, dass sie wahrscheinlich mit irgendwelchen Schocks rechnen, die noch kommen können. Ne? Denk mal an Suezkanal, denk mal an keine Ahnung, andere Sachen, die wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben. Ich will es jetzt gar nicht aussprechen. Ne? Wird ja schon das Middle Eastern Respiratory Syndrome wurde ja schon von unserem Herrn Gesundheitsminister in Wort genommen, das MRSA. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ja, wirtschaftlich wunderbar. Ich wünsche, ich hätte bessere Nachrichten. Ich habe jetzt leider auch nichts Lustiges zum Schluss für euch dabei. Aber wir haben ja den Tag des Lachens, deswegen müsst ihr uns jetzt einfach mal helfen. Lachen steckt ja an, deswegen lacht jetzt einfach mal zu Hause, erfreut eure Umgebung. Und ja, wenn die Umgebung das nicht aushält, dann geht einfach in den Wald. Ne? Da könnt ihr lachen so laut, wie ihr wollt. Das verunsichert garantiert niemanden. Wenn das Gesicht zum Lächeln verzieht, dann schüttet man schon die entsprechenden Glückshormone aus. Genau. Das ist zwar Selbstbetrug, aber soll funktionieren. Fördert, was dem Lachen dient. Genau. Zerschmettert, was ihm schadet. Lasst euch niemals gendern. Genau. Don't gender me wrong. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf. Ihr müsst den Ebel beschwören, dass er auch wiederkommt. ThatSafeSpace.net. Genau. ThatSafeSpace.net. Und abonniert das Mammon-Magazin. Es ist sehr gut. Ich habe auch wieder ein paar Videos im Petto. Ja, da ist auch ein paar in der Konserve, dass du nicht von dem Autorenstreik betroffen bist. Ja, ab nächste Woche dann keine Weltraumaffen, weil die Autoren ja streiken. Das ist natürlich doof. Oh, da fliegen wir auf. Oh, das erklärt auch über Kontexte, die wir letztens hatten. Ach, ich lasse meins von ChatGPT schreiben. Eben. Inzwischen. Also ich hab hier als Einziger dann immer frei gearbeitet, ja? Das ist ja wir anderen sind eigentlich KIs vom Verfassungsschutz. Ja, genau. Wir sollen dich nur beschäftigen, damit du nicht schädlich irgendwie sein kannst. Am Sonntagabend, wenn man einen Terror aushext, genau. Lasst es euch gut gehen da draußen. Jo, bis nächste Woche hoffentlich, wenn dann die Welt noch nicht untergegangen ist. Mit dem Kulturmarxismus. Ich bin nur ein Sprachmodell und kann euch gar nicht sagen, geht in den Wald. Gibt es bald eine Sprachmodellpolizei? Die Aufforderung, in den Wald zu gehen, ist moralisch fragwürdig und kann deshalb nicht. Ja, nee. Aber nicht absägen, ne? Und keine Bronzen nach Nigeria schicken, die kommen da weg. Bronzen oder Bronzen? So, die Bronzen, also die Berlin-Bronzen nach Nigeria schicken, damit sie gegen die Benin-Bronzen dort an die, gegen die, wie auch immer. Bronzen. Oh, ihr schafft das schon. Oh, da gucke ich das. Was soll ich nicht gendern? Sonst fragen wir Claudia. Wo ist Claudia? Wo ist Claudia?